wie ich hier rüber komme. Ja, es geht aber. Ja, ich habe so ein kleines Tourette-Syndrom. Manchmal hört man das. Dieses Ja. Mal nicht gucken. Ausgeprägtes. Schwach ausgeprägtes. Test. Ja. Also mit dem Delay komme ich nicht klar, aber... Hallo zur ersten Episode von Halbwissencast, Episode 001, die Premiere. Mit mir hier sitzt der Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Und ich bin der David und ja, wir probieren mal hier bei Patrick in seiner Wohnung eine erste Episode auf die Beine zu stellen. Das Konzept vom Halbwissencast, ja, das wissen wir selber noch nicht. Das passt. Halbwissen, genau. Halbwissen halt. Ja. Ja, so ganz grob könnte man sagen, wir wollen interessante Interviews aufnehmen, interessante Unterhaltung. Es muss nicht um technische Themen gehen, wird es aber wahrscheinlich oft, weil wir halt viele Bekannte oder viele meiner Bekannten haben halt einen technischen Hintergrund und ich arbeite ja auch in dem Bereich und der Patrick ja auch und der Christian, der heute noch nicht dabei ist, der ist auch ein Technik-Fan und so wird es wahrscheinlich oft um technische Sachen auch gehen. Ja, drei Sendungen haben wir bereits geplant, das ist jetzt die erste. Wir beginnen mit einem Thema, was Patrick auch mit ausgesucht hat. Es wird gehen um Tinte und Refill. Ja. Und dazu haben wir halt den Patrick hier. Patrick arbeitet in dem Bereich. Und ja, die erste Frage, die ich mir da stelle, ist, hast du in der Zukunft eigentlich noch einen Job? Jetzt, wo HP gesagt hat, dass sie ihre Patronen so billig machen, dass man eigentlich gar kein Refill mehr braucht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nein, wir haben wird so gute sich dann Fragen. Zeigen, also an sich natürlich, weil die Geschäfte, wie nehmen wir mal Mediamarkt, Saturn und so weiter, die haben ja, die verkaufen zwar die Tinte, aber da ist ja an sich kein Wissen dahinter. Also da ist ein Computer, da gehst du dran, wenn du nicht weißt, wie dein Drucker heißt, wenn du nicht weißt, wie deine Patronennummer heißt, dann stehst du da und kannst mit dem Computer, der da ist, nichts anfangen. Also du musst halt... Du siehst deinen Job nicht, nicht nur als Refiller, sondern so, du machst nicht nur Nachfüllen, du bist Tinte, du machst Tintendrucker. Wenn man so sagt, ja, also man ist ja, man bietet ja auch einen Service mit an. Es ist ja nicht nur, dass man halt die Tinte verkauft, sondern man sollte auch ein bisschen wenigstens den Leuten mehr bieten, sonst können sie wirklich in Saturn und Mediamarkt gehen. Also wenn man selber nichts macht, außer zu sagen, ja, hier, danke, tschüss, dann braucht man sich da, dann kann man wirklich einen Job an den Nagel hängen. Dann kann man wirklich sagen, hat HP gewonnen und auf Wiedersehen. Was steht draußen an deinem Laden dran? Bist du wirklich Refiller oder hast du, also für die, die es nicht wissen, Refill, Tinte, das sind einfach Läden, die füllen dir deine Druckerpatronen wieder auf. Warum das so gemacht wird, da kommen wir noch gleich zu. Und ja, die Frage ist, ist das dein Hauptgeschäft? Steht das auch draußen dran oder ist das so ein, naja, das machst du auch oder eigentlich bist du eigentlich eher Verkäufer? Ja, wie erklärt man das? Also an sich, es steht da dran. Also es steht halt PS-Druckertinte dran. Es war aber hauptsächlich eher aus dem Grund, naja, man muss sein Gewerbe anmelden. Es ging hauptsächlich um Tinte und es sollte aber direkt zu sehen sein, was es hauptsächlich war, also womit ich hauptsächlich angefangen habe, damit die Leute halt direkt sehen, okay, gut, hier kriege ich halt meine Tinte her. Und deshalb, ja, habe ich halt meine Initialen, also Patrick Sapin, PS-Druckertinte genannt. Mhm. war schnell, war einfach, passte, gut ist. Natürlich ein schönes Logo hätte ich auch gern gehabt, aber da hatte ich schon mal keine große Idee, aber naja, ist ja auch egal. Da hat dir jemand geholfen, dem wir in einer der nächsten Episoden auch noch zu Wort kommen lassen werden, den Stefan. Ja, den Guten. Der wird den Designer-Gott. Vielleicht die Geschichte deines Logos erzählen. Ist ja ein sehr klassisches Logo, in einfachen Farben gehalten. Ja, einfach, aber gut. Ja gut, wer braucht denn sonst mehr? Also ich meine, hallo, ich bin sowieso ein kleines Geschäftchen, also ich muss noch nicht wie die ganzen Großen irgendwie auf Sachen achten, die achten müssen. Also es sieht auf jeden Fall, das neue Logo sieht gut aus und ich denke, wir kommen einfach mal dazu, wie bist du zur Tinte gekommen? Du hast den Laden ja übernommen, aber ja, du hast damit nicht angefangen, du bist kein ausgebildeter Tintennachfüller, sowas gibt's ja auch nicht. Ich glaube, so ausgebildete Tintennachfüller, ich glaube, so einen Beruf gibt es nicht. Du fällst da einfach rein und gut ist. Also du hast halt entweder Spaß dran oder kommst aus einem ähnlichen Bereich und dann machst du das halt. Bei mir ist halt, ich bin halt reingefallen, kann man wirklich so sagen. Man hat halt irgendwie einen Job gesucht und da war halt zufälligerweise in demselben Laden auch so ein Nachfüll, es war halt ein Nachfülllädchen, habe ich halt erstmal. Da kommen wir gleich noch zu. Also du hast den ja übernommen, aber du hast hier nicht in Hamburg angefangen. Du kommst auch ursprünglich nicht aus Hamburg. Wo kommst du her? Nee, wie man vielleicht an meinem wunderbaren Dialekt hört. Ich komme aus der Eifel. Ganz tief ohne Wald. Nee, ist unter Köln. Für die Leute, die sich da nicht so auskennen. Wie mich zum Beispiel. Also ja, ich weiß, da ist Köln, da ist Karneval. Das ist so die Gegend, wo der Patrick herkommt, aber da hört es dann auch schon auf. Und ja, da hast du was ganz anderes gemacht. Ja, da war ich an sich, habe ich eine Ausbildung als Erziehungspfleger gemacht und Hat dir keinen Spaß gemacht? Nö, hat mir halt keinen Spaß gemacht. Spaß schon, aber es war halt irgendwie im Ende halt doch nichts für mich und da musste ich mich halt umsehen und dann war ich halt auch erstmal ein bisschen, auf der Suche nach was Neuem. Du bist nach Hamburg gekommen. Wie kam das? War das eine spontane Idee? Hast du gedacht, ich gucke mir mal Hamburg an oder? Ja, mehr oder weniger, ne? Also auf der Suche sein kann man ja überall. Und ein Kumpel von mir musste halt nach Hamburg. Er brauchte eine billige Wohnung, ich brauchte eine billige Wohnung. Und in der Stadt kriegt man halt schneller mal irgendwie einen kleineren Job oder kann sich irgendwas anderes suchen. Auf jeden Fall die Möglichkeiten sind geballter, meiner Meinung nach. Also jetzt unten in der Eifel, wo da halt bis zur nächsten Arbeit, wenn du hochkommst, 50 Kilometer fahren musst. Wenn du ein Auto hast. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln habt ihr da unten sowas gehabt? Oder? Ja, wir haben sogar Strom und Telefon. Klar, da ist noch Wählscheibe, aber kein Problem. Nee, öffentliche Verkehrsmittel fahren halt meistens nur alle Stunde oder alle halbe Stunde. Das lohnt sich ja sonst nicht. Also du musst ein Auto haben, auf dem Land. Jedenfalls in der Eifel musst du es haben. Mhm. Aber Das ist in dem Sinne dann, das Auto kann man sich leisten, sagen wir es mal so. Dafür sind die Wohnungen billiger. Mhm. Das ist dann halt wieder in Hamburg genau anders, aber darum geht es ja an sich ja nicht. Also er braucht halt eine billige Wohnung und wir wollten eh mal irgendwie eine WG zusammen machen. Und na gut, hat sich halt Hamburg ordentlich angeboten. Und dann habe ich einfach meine Sachen gepackt, bin hier hoch und habe mir dann halt irgendwas gesucht. Und da war der Tintenladen, wie hieß der damals, wie hieß der anders? Der hieß anders, ja, aber da möchte ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ja, wir haben da nicht so den netten Vorgänger, habe ich mir auch schon im Vorgespräch hier sagen lassen. Aber gut, du hast dort angefangen und... Ja, also ich habe da angefangen, habe da einiges gelernt, also das will ich da jetzt auch nicht schlecht reden oder so, aber... Es hat mir halt im Endeffekt nachher nicht gefallen. So. Das Wort chaotisch ist mir noch so im Hintergrund. Und ja, gut. Du warst dort Angestellter, aber so wie ich das gehört habe, hast du dann am Ende den Laden geschmissen und hattest dann auch so die, man hat dich einfach machen lassen. Aber jederzeit, wenn du eine Frage hattest, war er jederzeit nicht da, um dir zu helfen. Genau. So ungefähr kann man das vielleicht zusammenfassen, was er mir vorhin erzählt hat. Wir wollen ja jetzt nicht über alte Sachen reden, aber du hast dort als Angestellter gearbeitet und hast dann... hab das Ganze gelernt, wurde halt in kalte Wasser geworfen sozusagen, was im Endeffekt auch gut war, was auch nicht unbedingt schlecht war und was mir heute halt auch viel geholfen hat, sonst hätte ich den diese ganze Sache gar nicht anfangen können. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag? Ja, man muss ich dazu erinnere sagen, mich noch, aber er wollte die Fragen so vorher nicht haben. Er wollte, dass ich ihn überrasche und jetzt kann er hier mit den Armen rudern, so viel er will. Nein! Ist eine gute Frage. Beantworte ich die jetzt oder nicht? Also wenn du dich nicht erinnerst, das ist ja die Frage ist ja nicht, ob du sie beantwortest, die Frage ist, ob du dich erinnerst. Weißt du was, erinnern, hat man dir eine Tintenpatrone in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier zweimal schwarz, 5 Milliliter, mach mal voll. Oder hat man dich an die Hand genommen und gesagt, hier, so läuft das Business. Man hat mir natürlich schon gezeigt, wie das hier geht. Wie man halt die füllt, worauf man achten sollte, das hat man mir auf jeden Fall gezeigt, sonst hätte es ja nicht mit mir geklappt. Ja, sonst wäre das Ganze ja nicht gegangen. Ich kann ja nicht irgendwas anfangen, wo ich nicht mal die Grundlagen weiß. Das hat man mir auf jeden Fall schon beigebracht, ja. Also, aber sagen wir so, der erste Arbeitstag war halt neu. Sonst spulen wir mal vor bis zu dem Punkt, wo du den Laden übernommen hast. Da gab es dann so ein paar Events an und sich viel plötzlich lieber. War das dein Laden. Ab da kannst du wahrscheinlich auch mehr erzählen. Das heißt, der Patrick hat ja hier, du hast ja hier so einen kleinen Tinten-Refill-Shop in Hamburg in der Nähe der, wie heißt die Station? Osterstraße. In der Osterstraße sagen, steht auch in den Ecke in den Schulweg, wenn man hier schon Werbung macht. Wenn man schon Werbung macht, dann ist das erlaubt und wir haben auch genug Zeit. Das kommt dann, der Link dazu zu deiner grandiosen Webseite. Ist dann in, die grandiose, ja, ist dann das, in den das Notes kleine drin. Ding, damit man weiß, wo man mich findet. Ja, also da ist nicht viel Arbeit drin reingesteckt worden, ja. Du hast angefangen, du hast den Laden übernommen, hast ein bisschen was investiert. Nicht übernommen, nein. Nein, nicht übernommen, du hast das praktisch neu, komplett neu aufgemacht, das ist komplett deiner, du machst das alleine, hast auch keine Mitarbeiter, soweit ich weiß. Und nein. Hast das komplett neu aufgebaut. So, was brauche ich denn jetzt, womit hast du angefangen? Was brauchst du, um mit dem Nachfüllen anzufangen. Wir kommen ja gleich noch dazu, was das eigentlich bedeutet, aber was machst du, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, hier ist leer, dann was passiert dann? Du guckst dir die Patrone an. Ja, an sich, klar, erstmal gucke ich mir die Patrone an, ob es eine ist mit Permanentdruckkopf, jetzt fängt es schon an mit den Spezialwörtern hier, oder ob es halt eine ist, wo man einfach nur ein bisschen Plastik und Tinte drin hat. Da fängt es halt schon mal mit an. Füllt man die nach oder kauft man die lieber neu? Vielleicht sollten wir vorher mal für die nicht so technischen Hörer vielleicht erstmal ganz sagen, wovon reden wir hier eigentlich? Was ist ein Tintendrucker oder ein Tintenstrahldrucker? Was macht der? Ja, der bringt dir Tinte auf Papier, ne? Nein, also er druckt natürlich die schönen Fotos. Ich meine, wer weiß denn nicht, was ein Tintendrucker ist? Ja, oder? Man weiß es ja nie. Also, an sich, Also es ist ein Drucker, der druckt halt mit flüssiger Tinte, wie man es auch vom Füller kennt. Und der Aufbau ist, glaube ich, sehr simpel bei den meisten Geräten. Das Blatt wird einfach über so eine Walze durchgezogen und oben fährt dann praktisch ein Schlitten hin und her, der ist halt sehr präzise angesteuert und da ist dann ein Druckkopf drin und dieser Druckkopf gibt halt an der richtigen Stelle in wahnsinniger Geschwindigkeit halt die kleinen Tintentröpfchen ab und die Patronen, von denen wir reden, sind dann meistens dort oben auch mit eingebaut und... Ja, mittlerweile nicht mehr, ne? Also da gibt es ja mittlerweile auch Geräte, wo es halt mit dem Schlauch... Ich weiß jetzt nicht, ob das... innovativ neu ist, aber ich kenne es halt von damals nicht. Also ich kenne halt die älteren Geräte, da war meistens die Tinte direkt drüber. Und mittlerweile hat man halt auch die anderen Geräte von Brother und so weiter, die haben halt eher, die bringen es halt mit den Schläuchen direkt rüber zum Druckkopf, wo man halt... Aber das Grundprinzip ist... ist gleich, also es wird Tinte aufs Papier gebracht und dann natürlich diese kleinen Behälter verkaufen die Hersteller. Man kann jetzt also nicht irgendwie da unten eine Klappe aufmachen und eine Glasflasche reinkippen mit Farbe, sondern man kauft spezielle mittlerweile Kartuschen. Doch, so ähnlich kann man es schon machen, ja. Aber das das wäre, würde jetzt zu weit führen, das ist dann dieses, wie nennt sich das, Longprint-Umbau? Longprint-System nennt sich aber CIS. Also man kann durch viel Bastelei ohne Herstellerunterstützung, kann man sich da was bauen, aber da denke ich mal, kommen wir später nochmal drauf. Jetzt, ich würde einfach mal sagen, mein erster Tintendrucker, es war auch ganz mein erster Drucker, war ein Drucker von Canon, ich glaube Bubblejet BJC 4000. Das war damals, ich weiß nicht, das muss über 10 Jahre her sein. Das war so das erste muss Ding. Mindestens, nee, ja, doch 10 Jahre. Weil meiner war ja ein BRC 600E. Ja, da soll man vielleicht mal auf diese Bauformen zu sprechen kommen. Also ich weiß, bei meinem Drucker, der wurde geliefert, wir haben den ausgepackt und das war alles ganz toll, so wie man halt, wie das halt ist, wenn man als Technikfan irgendwas Neues aufreißt. Das war damals, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Da haben wir das Ding aufgebaut und da waren dann zwei Druckköpfe drin. Das eine war halt eine schwarze Patrone, wo unten dieser Druckkopf, wie man es wohl nennt, eingebaut war. Und das andere Ding, das war einfach eine Halterung, die den Druckkopf beinhaltete. Und dort konnte man dann eine farbige Kartusche und eine schwarze Kartusche reinstecken. Also man konnte sozusagen die Farben einzeln tauschen, also diese Farbpatrone. Und man konnte auch den Druckkopf tauschen, hat den dann bei der schwarzen Patrone auch einfach mit weggeschmissen. Das ist ja nicht immer Moment, so. Moment, dann BJC 4000. Naja, gut. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten. Arten gibt das da? Eben, also da gibt es halt die mit Permanentdruckköpfen, die Drucker. Das ist halt meistens in Epson drin. So als Beispiel. Da hat man halt nur den Tintentank, ein bisschen Plastik, vielleicht ein Schwamm drin oder halt auch nicht. Und dann halt die Tinte mit. Der wird dann einfach in diesen Druckkopf eingesetzt. Der Druckkopf an sich ist das, was beim Drucker druckt. Dann gibt es halt die, da wo man diese nicht permanenten Druckköpfe, da kann man, nimmt man am besten mal HP als Beispiel, da ist halt der Druckkopf immer an der Patrone dran und den wechselt man dann auch immer ständig. Also der ist halt normalerweise für einen einmaligen Gebrauch und dann schmeißt man den weg. Also ordentlich entsorgen, gehört in Sondermüll. Also man schmeißt praktisch bei diesen Patronen ist praktisch Druckkopf und Tintentank eine Einheit so und man schmeißt den gesamten Druckkopf mit weg. Mit weg, ja. Wenn halt die Patrone leer ist. Und da fängt dann natürlich da die kommst Sache du ins Spiel. Na, da komme ich dann ins Spiel und denke mir, ja, Moment mal, oder nicht nur ich, da kommen ja schon, vor mir waren ja schon viele, viele andere Leute, die sich gedacht haben, ja, so ein Quatsch, warum soll ich das du gute Ding wegschmeißen? Ich benutze das so lange aus, bis es halt wirklich kaputt ist. So. Und daraus hat sich halt diese ganze Nachfüllindustrie eigentlich erst gebildet. Weil es halt möglich war. Ja. Kommen wir nochmal auf diese, was du eben gesagt hast mit den Schläuchen. Das ist jetzt so ein, das habe ich jetzt auch in meinem Bereich schon mal gesehen. Das heißt, da gibt es noch eine dritte Möglichkeit, dass du die Patronen nicht in diesen Schlitten einsetzt, sondern du hast sie praktisch im Drucker in einer Halterung und dann läuft es irgendwie durch einen Schlauch an einen Druckkopf und der ist dann aber nicht wechselbar. Habe ich jetzt bei Boisa gesehen. Sah ganz merkwürdig aus. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass es bei so kleinen Geräten das gibt. Bei Brother wird halt die Tinte durch Schläuche zum Druckkopf geleitet und der Druckkopf selber ist, tauschen kann man ihn meines Erachtens nicht. Also selbst wenn jetzt der Druckkopf kaputt gehen würde, na gut, ist der Drucker weg, kann man ihn eigentlich wegschmeißen, weil den umzutauschen, ja, kostet halt zu viel. Aber da eignen sich halt diese Longprint-Sachen, über die du gerade geredet hast. Weil die Patronen sind halt fest im Drucker, werden sie halt eingebaut, sie bewegen sich nicht hin und her. Bei einem Canon oder einem Epson oder HP, also einige, nicht alle, da bewegen sich die Patronen ja mit über das Blatt. Da ist dann so ein Longprint-System, dass man einfach so ein paar Liter Flaschen nimmt, die mit Schläuchen an die Patrone ranheftet. Das wollte ich jetzt noch nach hinten schieben mit dem Longprint, aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dann erklär doch den Hörern mal, was ist Longprint? Ja, Longprint ist, dass man einfach die Tinte von Flaschen direkt in die Patronen oder in den Druckkopf halt leitet und dass man nicht diese kleinen Mini-Patrönchen, die es halt vom Hersteller gibt, kauft, sondern oder benutzt, sondern dass man einfach sich eine Literflasche nimmt oder was Kleineres oder was Größeres, je nachdem, was, wie man es halt braucht, stellt das neben den Drucker und druckt halt wie der Teufel. Das wird vom Hersteller aber nicht angeboten. Das ist reine Handarbeit, Bastelei. Das ist reine Bastelei, die aber je nachdem, wer was wie benutzt, eine gute Alternative ist. Zum Beispiel, ne? Es will ja nicht jeder irgendwie einen Laserdrucker haben, aus was für Gründen auch immer. Oder er braucht halt einen Tintenstrahldrucker mit, wenn er halt Fotos drucken möchte, muss aber dafür dann, hat aber auch einen sehr großen Durchlauf, für den wäre das eventuell eine Idee. Aber es geht halt auch nicht mit jedem Drucker. Mhm. Also leuchtet schon ein, dass wenn man diese Schläuche an einen fahrenden Schlitten anschließen muss, dass das komplizierter ist, als die einfach in auf die festen Patronen da reinzubauen. Genau. Bei Brother muss halt einfach nur, wenn der Deckel aufgeht, dann weiß der Drucker das. Also musst du einfach nur diese Schranke musst du einfach nur reindrücken, damit er denkt, der Deckel ist zu. Und dann kannst du halt auch, ja, dann kannst du halt damit machen, was du willst und weiterdrucken. Bei Canon geht das auch. Da musst du aber dann natürlich auch diese Deckelschranke überlisten und nebenbei aber auch zusehen, dass die Schläuche nicht irgendwie zu weit nach oben gucken, dass der Druckkopf noch sich halt hin und her bewegen kann. Sonst kriegst du halt ein Problem. Ne? Ist nicht so gebräuchlich. Also ich habe gehört, dass es sowas gibt. Ich habe das auch von dir, glaube ich, das erste Mal erfahren, dass man sowas bauen kann. Und im Internet gibt es da einige Fotos. Sieht ganz lustig aus. Sieht einfach aus wie ein kleiner Drucker. Kriegt man mittlerweile fertig zu kaufen. Also man muss sich die Sachen nicht mehr ganz alleine zusammenbasteln. Man kann da auch so Fertigsysteme kaufen. Muss dann natürlich noch das anschließen, aber das Anschließen ist halt mit der Anleitung gut gemacht und wenn nicht, findet man es im Internet. Diese Systeme werden mit dem Drucker gleich verkauft, also gibt es Hersteller, die dir diesen Longprint-Umbau verkaufen und den richtigen Drucker gleich dazu, sodass das dann alles in einem Paket ist oder sagen die, okay, kauf dir den Epson XYZ und wir geben dir dazu das Kit und du kaufst dir noch die Tinte oder ist das wirklich Tinte, Umbau, Drucker dann in einem? Es kann sein, also ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, es kann sein, dass man bei eBay oder halt anderen Auktionshäusern alles Gute kommt aus der Bucht. Ja, alles Gute kommt aus der Bucht, genau. Ich glaube, da gibt es dann Leute, die das halt zusammen verkaufen, wo man halt sowas zusammen bekommt. Na, da gibt es dann auch wieder andere Umbauten, das steht aber, sollte dann auf jeden Fall dran stehen. Ja. Sag mal kurz, wer zu eBay. Was sag mal zwei, drei Sätze zu eBay. Ich glaube, eBay ist ein Laden, der in eurer Branche, ja, zumindest, ja, man muss gucken, machen die euer Geschäft kaputt? Sind die eine Konkurrenz? Ja, Konkurrenz ist ja jeder. Ne? Jeder, der halt irgendwie verkauft. Also, damit muss man halt leben. Das Geschäft an der Seite, Schlecker, Karstadt und die ganzen anderen Geschäfte sind ja auch Konkurrenz. Aber man muss einfach damit leben und das wird auch funktionieren. Wenn du deine Sachen ordentlich anbietest, dann geht das alles. Das ist Marktwirtschaft, Schlecker, ne? Schlecker und Karstadt? Was haben die mit, was haben die damit zu tun jetzt mal? Vom reinen Auffüllbusiness gesehen? Die bieten ja auch Nachfüllpackungen an, die man sich dann einfach holen kann. Oder halt kompatible Patronen, Pelikan zum Beispiel, ist bei denen halt sehr beliebt. Und jetzt Schlecker ist mir jetzt einfach nur so eingefallen, weil ich verkaufe nicht nur Tinte, ich habe auch Papier und noch anderes da. Da kriegt man ja auch in anderen Läden. Also mit denen hängt man dann zusammen. Wenn ich jetzt im reinen Nachfüllbusiness, wenn ich jetzt nur das machen würde, dann wäre, sagen wir mal, Karstadt, Mediamarkt und so weiter. Die Anzahl der Feinde ist dann überschaubar, aber generell man... Wir brauchen es ja nicht nochmal wiederholen als kleiner Laden. Es geht einem immer so schlecht. Es geht einem immer übel. Nee, also man muss ja nicht immer meckern. Es liegt ja an einem selber, wie man es macht. Damit haben wir jetzt die Bauform der Tinte eigentlich abgehakt. Also wir haben Tinte, wo der Druckkopf einzeln ist, Tintenpatronen, wo der Druckkopf mit eingebaut ist und dieses ominöse Schlauchsystem, was man dann wunderbar zu einem Longprint umbauen kann. Was für eine Art von Tinte gibt es jetzt? Weil ich weiß, wo ich mit dem Drucken angefangen habe, da gab es immer einmal Farbe und einmal Schwarz. Und in dieser farbigen Patrone waren, glaube ich, die drei Grundfarben, waren da drin? Ja, Cyan, Magenta und halt Gelb. Und schwarz ist extra. Warum ist schwarz extra? Ist das, weil so viel damit gedruckt wird, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Also da muss ich dann auch sagen, da bin ich froh, dass das hier der Halbwissen-Cast ist. Halbwissen Cast 01, 01, Patrick genau. Sapar, du bist Danke, Tinte. David Jagowski. Du bist der Podcast. Nein, so genau weiß ich das in dem Sinne. Aber ich würde es jetzt einfach mal so sagen: Schwarz wird halt hauptsächlich gedruckt und Farbe ist halt so nebenbei. Und da bietet sich natürlich mehr an, die Schwarz einzeln reinzusetzen, als sie auch noch zusammen in einer anderen Patrone mitzumachen. Gibt es auch. Also gibt es von Olivetti mal so einen ganz komischen Drucker oder Fax, was auch immer das, oder ein Kopierer, ich weiß es nicht. Da ist eine richtig fette Patrone drin, da ist dann wirklich alle vier Farben. Aber naja, wer braucht, ich würde es mir nicht holen. Ich kann mich noch daran erinnern, Gibt dass es, glaube es ich, auch nicht auch mehr. kann mich daran erinnern, dass es auch noch ganz alte Drucker gab, wo man die Patronen wechseln musste. Das heißt, man konnte entweder schwarz oder diese Dreifarbpatrone reinsetzen und musste praktisch dann sich entscheiden, wie man drucken wollte. Und wenn man farbig gedruckt hat, dann hat er nicht farbig gedruckt, sondern er hat dann die Farbe aus diesen drei, er hat dann das Schwarz, Entschuldigung, das Schwarz aus diesen drei Grundfarben zusammengematscht und das war dann auch nicht wirklich schwarz, das war dann eher so Das ist eher so ein grün, ja. grünliches, so ein Matrix-Grün, Diese Zeit wollen wir nicht Matrix-Schwarz mehr zurück. Also irgendwie. ich habe in der Schule hat man immer genau gesehen, wer wieder keine Tinte hatte. Und das hatte ja einen Grund. Das Zeug war einfach teuer. Und man hat es einfach, wenn man keine Farbe brauchte und die schwarze nicht da, da hat man das einfach so gemacht und dann hatte man so ein matschiges Braun-Grün, wo er dann irgendwie die Reste, die er noch hat, irgendwie zusammenkippt, ja. Zusammengenudelt hat, ja. Welche Möglichkeiten gibt es dann noch? Also es ist einmal das Trennen von Schwarz in Farbe und dann gibt es jetzt auch immer mehr Geräte, die einzelne Kartuschen haben, über diese zwei Kartuschen hinaus. Ach ja, gut, wo halt die Einzeltinte drin ist, wo dann Magenta, Cyan und Gelb einzeln drin sind, die man auch dann Gott sei Dank einzeln tauschen kann und nicht gezwungen ist, wie bei ja, diesen ja, wie war der Name jetzt? Wie bei diesen zusammen bei diesen, ja Kombinationspatronen. genau, die Kombipatronen, so. Ah, Farbkombipatronen, wie die, dass man da, wenn jetzt blau alle wäre, dass ich jetzt komplett die komplette Kartusche mit den anderen beiden Farben rausschmeißen müsste. Also da ist die Argumentation der Hersteller, wir machen einzelne Farben, damit, wenn jemand jetzt meinetwegen ein grünes Logo druckt, dass er dann die Farben, die er nicht braucht, nicht wechseln muss. Das heißt, wenn ich die Ja. nicht brauche, wären die gar nicht leer oder? Doch, die werden leider auch leer, weil sich halt die Drucker auch mal reinigen müssen oder man selber muss halt mal reinigen und dafür brauchen die halt auch Tinte, weil an sich die spülen halt diesen Druckkopf einfach mal frei. Kann man und das machen die halt mit der Tinte, die halt in den Tanks drin ist. Damit spülen die das halt frei, aber die ist dann natürlich verloren, die wird nicht mehr benutzt. Die geht halt in den Vlies rein. Die Als Reinigung, ja, da Resttinte kommen wir, sozusagen, ich ja. glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was das Gerät macht, wenn es sich reinigt. Ich wollte aber erst nochmal auf diese Farbmischung zurückkommen. Also ich habe jetzt auch gesehen, es gibt auch welche, die haben zweimal schwarz und Fotoschwarz und Fotofarben. Also ich weiß nicht, was das Maximum ist, aber ich glaube, sechs oder sieben Patronen in einem Drucker habe ich schon gesehen. Plus eine mit irgend so einem Glanzspray. Ach so, den Epson R800. Ach du, also Genau. Halbwissencast? Ich würde sagen Wissencast jetzt. Wissencast, ja. Ja, gut, das ist ein ganz spezieller. Ich glaube, da gab es doch noch einen mit sechs, nee, mit verschiedenen Schwarztönen. Aber den kenne ich dann wieder nicht. Das ist jetzt wieder, naja, Wir werden in irgendwo der her. dritten Episode mit Stefan Seifert, wenn wir es dann bis dahin bringen und ich vorher nicht das Equipment hier aus dem Fenster feuere wegen erhöhten Frust, werden wir da noch ganz speziell drauf Ja. kommen, weil ich glaube, er hat sogar diesen Der R800 hat den ja. und dein bester Kunde. Genau, mein richtig, der mal alle Jahre kommt für eine Patrone. Tu's. Ja, nee. Also da gibt es halt dieses normale Schwarz und dieses Fotoschwarz. Das Fotoschwarz ist halt in den meisten Fällen, oder eigentlich, soweit ich es kenne, nicht pigmentiert. Da gibt es dann auch wieder Unterschiede zwischen pigmentierter Tinte und nicht pigmentierter Tinte, die ja, ist dann auch dye-based. Aber frage mich jetzt nicht, wie man das übersetzt. Und man kann halt sagen, diese Fotoschwarz wird mehr dafür benutzt, für Fotos halt oder für Grafiken. und weniger für Text. Also für Text wird dann eher die pigmentierte Tinte gebraucht. Mhm. Deswegen ist das halt meistens auch die größere und dickere. Damit sind halt Pigmente, die halten auch besser. Die sind auch, wenn ich das jetzt nicht vertausche, UV-beständiger als diese nicht pigmentierte Tinte. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, also es ist nicht nur farbiges Wasser, kann man so sagen. Also nee, die Tinte hat wirklich, die Hersteller machen damit irgendwas und sind natürlich dann auch hinterher und denen ist dieser ganze Refill-Kram, ist denen irgendwie auch ein Dorn im Auge. Es gibt also spezielle Tinten für jeden Drucker, sind die halt angepasst. Ja. Dann lass uns auch nochmal kurz auf das Thema kommen, was du eben angesprochen hast, das Reinigen diese, und Eintunken. Ja. Diese spezielle Tinte, in dem Sinne, es ist halt doch wichtig, es gibt für jeden Druckertypen auch, es gibt dafür spezielle Tinte und das hat seinen Grund, also sie ist halt darauf abgestimmt, also da muss man schon drauf achten, man kann nicht einfach die Tusche von meinem Füller nehmen, die mal da reinstecken und sagen, so, das klappt jetzt. Es wird vielleicht klappen, wenn man Glück hat, mehrmals, aber danach kann man eventuell den Drucker wegschmeißen, weil einfach die Druckköpfe hinüber sind. Ne? Also muss man schon drauf achten. Also, ja, ich dachte jetzt, du kaufst dir alle 5 Jahre einmal einen großen Kanister schwarz und stellst dir den in den Keller und one size fits all. Ja, gießt du den Dinger mit der Gießkanne voll. Also normal, man musste wirklich ein guter Refiller sozusagen müsste ungefähr 32 verschiedene Tinten mindestens in seinem Repertoire haben. Es gibt, damit er halt für jeden Drucker irgendwie ausgestattet ist. Das kommt aber dann auch wieder natürlich drauf an, wie die Kunden jetzt da ankommen. Also man hat ja mittlerweile da merkt man ja, ich habe jetzt meistens nur Kunden mit einem ganz alten AP-Drucker zum Beispiel, so, dann brauche ich mir nicht die Tinten von einem ganz neuen zu holen. Das hat ja keinen Sinn, die werde ich ja nicht los. Man soll sie ja innerhalb von einem Jahr eigentlich auch aufbrauchen. Fakt ist auf jeden Fall, man kann nicht irgendwas reinfüllen. Also Orangensaft, nur damit ich halt ein bisschen gelb habe, das funktioniert nicht. Was sind das für Hersteller, die das herstellen? Ist das ein großer Hersteller, der versucht, die Druckertinten der verschiedenen Druckerhersteller zu imitieren? Oder ist da ein ganz wilder Markt und jeder versucht da sein Farbwasser unter die Leute zu bringen? Ja, da gibt es schon verschiedene. Es gibt die größeren, bekannteren Firmen, meines Erachtens sind halt Pelikan und Jetek. Die kann man so nennen. Die sind an sich gut etabliert. Es gibt auch noch KMP. Die verkaufen Patronen auch. Da kommen wir gleich noch zu. Füllen die selber auf und die verkaufen, die würden dir jetzt auch eine 1-Liter Flasche schwarz verkaufen für ein spezielles Druckermodell oder eine Serie. Zum Beispiel, ja, genau. Weil sie halt auch selber herstellen. Also sie versuchen halt natürlich dem Original nahe zu kommen, aber so, dass es sich für sie natürlich auch lohnt. Also ganz dem Original kommt dann leider die Nachfülltinte nicht dran, aber naja, man muss ja sehen, es ist sowieso, wofür man es halt braucht. Aber da gibt es halt viele verschiedene Firmen. Ich glaube, die größte ist auch noch in Nine Star in der Schweiz. Ja. Peach oder so nennen die sich auch noch. Da hatte ich mal von dir eine, hat nicht funktioniert. Von Peach? Nee, von mir kannst du keine von Peach gehabt ich haben. Ich glaube, Peach die kommt ich noch mir, nie, die hatte ich noch nie gehabt in der Hand. Der Name kommt mir sehr bekannt ja, vor. Ja, eben. Peach. Also KMP ist sowas, was ich auch schon mal gehört genau, habe. Genau, KMP, aber Peach und KMP hatte ich bisher noch nicht, wenn höchstens als Toner, aber nicht als Tinte. Da habe ich ja meine, da muss ich dann sagen, da bleibe ich erstmal bei Jetek bei einigen Sachen. Aber es sind halt so die größeren Firmen, die halt versuchen, die Tinte gut nachzuahmen, wo man auch zugreifen kann, wo man sich normalerweise keine Gedanken machen muss. Also klar, wer kein Original benutzt, muss man leider dazu sagen, der riskiert natürlich die Lebensdauer seines Druckers. Wobei das gilt nur, wenn ich, also wenn ich eine Patrone habe, die unabhängig von dem Druckkopf ist, weil ich mir dann den Druckkopf ruiniere, den ich nicht tauschen kann. Wenn ich einen Druckkopf an der Patrone habe, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass das ausläuft und ich wische den Drucker aus, schmeiße die Patrone weg und geht wieder. Ja, das Schlimmste, wenn sie ausläuft. Nein, also das stimmt schon. Also da ist dann wieder die Sache, wo man zwischen einem fest eingebauten Druckkopf, also im Drucker, achten muss oder halt auf einen Drucker, wo halt der Druckkopf an der Patrone ist, den man immer mitkauft. Da muss man schon drauf, stimmt, da muss man achten bei den nicht, nehmen wir jetzt bei den nicht perma, bei den Druckköpfen, die nicht an der Patrone dran sind. Quatsch, doch, so rum. Ich wollte gerade schon sagen, was sammel ich kurz. Ich sammel mich kurz. Nein. Also, wo der Druckkopf nicht an der Patrone dran ist, da kann man an sich sich nichts am Drucker kaputt machen. Also, entweder die Patrone funktioniert oder sie funktioniert nicht. Dass sie ausläuft, ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, man füllt sie selber nach oder hat sie nachfüllen lassen, aber das merkt man dann auch direkt normalerweise. Also die Gefahr ist hier ganz eindeutig, ich nehme Tinte, die nicht funktioniert und sie versifft meinen Kopf und ich kann ihn nicht tauschen und ich muss den Drucker wegschmeißen. Genau, und dann das ist aber dann eher bei Tinten, bei Druckern, wo halt der Druckkopf im Drucker integriert ist. Nehmen wir zum Beispiel Epson. So, da ist die Gefahr halt, wenn man da nicht ordentliche Tinte benutzt, da ist die Gefahr halt größer. So. Ist das generell, Epson hat fest eingebaute Druckköpfe oder? Weil du jetzt Epson so wie aus der Pistole geschossen als Beispiel genommen hast. Also dir ist noch kein Epson-Drucker untergekommen, wo es anders war, oder? Richtig. Also ich selber kenne keinen. Das heißt, Epson ist eine Marke, die unter Refill-Leuten nicht so einen guten Ruf genießt, oder? Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Also das ist dann eher so eine persönliche Meinung von mir. Ich bin halt kein Epson-Fan. Vom Drucken her, okay, gut, der macht, was er soll. Aber naja, wenn ich am Druckkopf nicht selber was machen kann, wenn mal was kaputt geht, dann tut mir leid, schmeiß das Ding auf den Müll. Du musst natürlich auch sagen, so ein Drucker kostet ja auch nichts mehr. Ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht im Kopf, aber ich bin der Meinung, mit 30 Euro ist man schon im Mittelfeld und nicht mehr ganz unten. Also ich habe irgendwas gehört von 20 Euro, 25, also 25 oder 30 Euro ist auf jeden Fall eine Marke, wo man so einen Tintendrucker kaufen kann. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch auf dieses, warum gibt es dich eigentlich? Das ist ja nicht so, dass das Nachfüllen von Tinte irgendwie ein Umweltaspekt oder ein speziellen, ja, etwas Spezielles verfolgt, was der Hersteller vorgesehen hat, sondern ist es eigentlich gegen das, was der Hersteller machen möchte, weil er nämlich den Drucker sehr günstig anbieten will und dann über die Verbrauchsmaterialien sich das wieder reinholen möchte. Da kommst du dann ins Spiel. Das heißt, du trickst die praktisch aus. Und ja. Das ging ja eine Zeit lang, ich denke mal ganz in den Anfangstagen ging das ohne jegliche Gegenwehr und mittlerweile lassen sich die Hersteller da doch ganz schön was einfallen, um zu verhindern, dass du nachfüllst oder dass du irgendwelche Fremdtinte nimmst, weil sie sich ihr Geschäftsmodell halt schützen wollen und die wollen halt nicht, dass du da einen billigen Drucker kaufst und dann auch noch billige Tinte woanders, weil ich denke mal, wir sind der Halbwissen-Cast, ich habe da keine Infos, aber ich vermute mal, so ein komplexes Gerät wie so ein Tintendrucker kann man nicht für 29 Euro verkaufen. Ich denke, da machen sie Verlust und wenn es auch nur wenig ist, sie müssen dir noch 2-3 Mal Geld für die Tinte aus der Tasche ziehen. Was für Schutzmaßnahmen kommen dir da in der Praxis? Was fällt dir da auf? Ja, da kommt mir an sich direkt Lexmark irgendwie ins Gedächtnis, die mittlerweile echt eine fiese Masche drauf haben, dass sie einfach, sie verkaufen Patronen, die man wirklich nicht mehr nachfüllen kann, das kann man auch nicht umgehen. Die sind einmal zu gebrauchen und dann kann man sie wirklich wegschmeißen. Der Drucker nimmt sie einfach nicht mehr an und sagt, Patrone ist leer oder fehlerhaft, kaputt, wie auch immer sie es nennen und dann war es das. Weißt du, wie das technisch realisiert ist? Nee, da muss ich leider auch passen. Also. Dann kommen wir mal zu diesem, da wo wir es wissen, ist ja, denke ich mal, Canon macht kleine Chips an die Patronen. Also die machen wirklich an eine, man muss sich das vorstellen, an einen Plastikcontainer mit farbigem Wasser bauen die irgendwelche Chips ran und diese Chips sorgen dann dafür, dass wenn man die Patrone auffüllt, der Drucker trotzdem sagt, nee, also die ist leer und ich weiß, da kommt noch was, aber das ignoriere ich, die ist leer und ich drucke jetzt nicht. Ist das so bei bei allen Herstellern mittlerweile oder ist das so ein Ding, was Canon forciert? Nee. Also das hat, glaube ich, ja, das hat Canon, soweit ich das mitbekommen habe, als erstes eingeführt. Doch, also, nee, Epson, was sag ich denn da? Epson war meines Erachtens der Erste, der diese Chips eingebaut hat. An diese Patronen, dass einfach, wenn eine Patrone leer ist, dann druckt er halt nicht mehr und sagt, sie ist leer und möchte halt unbedingt eine neue bekommen, sonst macht er nichts. Nachher ist halt Canon sozusagen mit eingestiegen und hat halt auch ab jetzt nur noch Chips auf den Patronen drauf, um halt dieses Nachfüllen ja zu verhindern. Ja, verhindern schon, aber sie sind noch, sagen wir mal, moderat. Also moderater als Epson, meines Erachtens. Wird es erschwert oder wird es verhindert? Es wird erschwert. Also bei Canon wird es erschwert. Ja, bei Epson war es eigentlich so, dass es verhindert wurde. Bei Canon wird es einfach nur erschwert. Also der Unterschied ist halt bei Epson, wenn man keinen Resetter hat, also es gibt mittlerweile, ja. Gibt es halt Geräte, mit denen man das machen kann. Also du hast da, es ist nicht so, dass ihr euch kampflos geschlagen gibt, ihr aus der Riefel-Ecke gegenüber der Tintenmafia, sondern es gibt dort Gegenmaßnahmen. Diesen Resetter habe ich bei dir schon mal gesehen im Laden. Bastler, die irgendwas machen und die wird es halt Gott sei Dank immer geben. Also das ist ja wie beim Hacken auch. Was ein Mensch erfindet, kann ein anderer wieder, naja. Und du machst das mit diesem Resetter, das ist so ein, habe ich gesehen, das war so ein kleines orangenes Plastikteil. Und da drückt man dann irgendwie diese Kartusche rein und blinkt das Ding einmal und dadurch sagst du praktisch dem Chip, das ist eine volle Patrone oder was genau macht das? Das war jetzt der Resetter für die Canon-Patronen, aber auch die Vorgängermodelle, wovon man, glaube ich, keinen mehr bekommt, außer bei eBay, weil mittlerweile ja nur schon wieder die Nachfolgemodelle da sind, aber da fehlt halt dieser Resetter. Also es hat noch keiner irgendwie einen, soweit ich weiß, der ordentlich funktioniert. Oder für halt die kleineren Refill-Läden noch keinen. Jetzt habe ich die Frage nochmal vergessen. Das liegt an mir, weil ich die Frage immer so lang stelle, dass man sich sie nicht merken kann. Also generell, ihr könnt das umgehen. Es ist also nicht so, dass es einen Drucker gibt, wo ihr sagt, okay, den kann ich nicht nachfüllen. Du hast jetzt Lexmark angesprochen. Lexmark ist mir auch ein Begriff, sag ich mal, für welche, die dieses Lock-in, also dieses Prinzip, etwas billig in den Markt zu bringen und dann das Zubehör teuer hinterherzuwerfen, gibt es bei Rasierern, gibt es bei Druckern. Also Rasierer und Drucker sind, glaube ich, die es am häufigsten machen. Also ich kann mir einen Nassrasierer kaufen für 6 Euro mit 4 Klingen und wenn ich die Klingen nachkaufen will, dann zahle ich nochmal 10 Euro für 4 Klingen. Also die machen das ganz. Rockefeller war einer der ersten, wenn mich jetzt alles täuscht. Der hat das mit den Öllampen. Die Öllampen. Perfekt. Hast du dich vorbereitet oder ist dir das, hast du beim Wikipedia-Surfen? Nein, das ist ganz normales Halbwissen. Halbwissen, so ja. Das ist, willkommen im Halbwissen-Kasten. Ja, jetzt wo du sagst, der hatte die Öllampen verkauft und genau, die und Leute das fanden Öl das teuer. Toll und dann gab es das Walöl oder irgendwas gab es dann dazu. Und der zweite war der Gillette. Der hat, King Clamp Gillette oder so hieß das, glaube ich, der hat praktisch diese Rasierer, also die man heute gar nicht mehr so kennt, wo man praktisch eine richtige Klinge hat, die beidseitig verwendbar ist, diese sehen aus wie so ein kleiner Hobel, die hat er auf den Markt gebracht und hat dann praktisch diese kleinen Klingen dazu verkauft und die Rasierer waren halt sehr billig und die Leute fanden das toll und da war eine Klinge dabei und wenn die aufgebraucht war, musste man die halt nachkaufen und das ist dieses Lock-in-Prinzip und heute kommt einem das entgegen bei Druckertinte, generell bei so Verbrauchsmaterialien und immer noch bei den Rasierern. Ja, das ist, und da ist Lexmark halt so, deshalb weiß ich jetzt, wie wir drauf gekommen sind, also Lexmark ist da auch bei Leuten, die sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen, immer bekannt als Vorsicht, das ist, die treiben es besonders auf die Spitze. Also, ich kann mich erinnern, leider nicht bei den Leuten, die sich nicht so auskennen. Die wissen es nicht, die kaufen so ein Ding die kaufen es und stehen dann da bei mir im Laden mit offenem Mund, wenn man halt sagt, ja, sorry. Ich meine, das ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, es kann sein, dass die Farbe und Schwarz für irgendein Lexmark vom Jahr so 60, 70 Euro ist man da los, ne? Kann das sein? Also nee, es war teuer. Ja. Es war teuer. Ich habe für meine Freundin mal so ein Pack gekauft und hat mich schon überrascht. Also ich glaube, der Drucker war nicht sehr viel teurer. Nee, also der kann nicht viel teurer gewesen sein. Nee, also ich glaube, für den Drucker, den du da hast, 70 Euro, ist halt ein ganz alter. Aber da war wenigstens noch ordentlich Tinte drin, im Gegensatz zu den Sachen, die sie jetzt da machen. Nee, also Lexmark ist halt für mich in dem Sinn ein großes Negativbeispiel. Und ich bin sehr froh, wenn ich, ja, wenn ich meine Kunden davon überzeugen kann, die Finger von Lexmark zu lassen. Jedenfalls was Verbrauchsmaterialien angeht. Ich meine, der Drucker selber tut bestimmt, was er soll und sehr schön und besser als alle anderen. Das weiß ich jetzt nicht, aber von den Verbrauchssachen her ist das schon eine fiese Sache, was die halt machen. Wie gesagt, eine Patrone, die man wirklich nicht mehr nachfüllen kann. Es geht einfach nicht. Also bis jetzt hat sich da noch nichts gefunden, um selbst die in Gang zu kriegen. Wird da dran gearbeitet? Also gibt es eine Art Drucker-Refill-Community, die ihr eigenes Forum hat, wo diskutiert wird, Mensch, ich arbeite dran, in 2 bis 3 Monaten habe ich den Hack für die neuen Lexmark-Patronen raus, oder ist das so ein Ding, was die Hersteller... Also ich habe es bisher noch nicht gefunden. Also es gibt halt die großen Firmen, die arbeiten auf jeden Fall natürlich an solchen Sachen, aber es muss auch sehen, ob sich das rechnet. Lexmark selber bietet ja auch, und da fängt es dann halt wieder an, andere Patronen, also die gleiche Patrone an, die man halt mehrfach benutzen könnte, aber die ist dann natürlich 5 Euro teurer zum Beispiel, als die, die man nicht benutzen kann. Wie wird das kommuniziert? Also steht dann da drauf für Refill geeignet oder ist das einfach ein Insider-Wissen? Was? Also warum sollte ich eine Patrone kaufen, die teurer ist? Ja, ob es wirklich Insider-Wissen ist, ich glaube, auf der Verpackung steht es nicht drauf. Also steht jetzt nicht extra drauf, hier zum Refill geeignet. Also das schreibt ja auch keiner drauf. So blöd wären die bestimmt nicht. Bei Lexmark muss man halt darauf achten, die haben Patronen mit A und ohne A. Also bei den neueren Geräten. Und es gibt ja viele verschiedene Patronenarten und bei den neueren Geräten machen sie es halt mittlerweile so, dass sie 2 Patronenarten rausbringen. Nehmen wir mal als Beispiel die Schwarzpatrone heißt Lexmark 28, die ist nicht nachfüllbar, die kann man wirklich beim ersten Mal, nachdem sie leer war, kann man sie wegschmeißen und dann gibt es die Lexmark 28A. Da ist ein großes A drauf, hinten auf der Verpackung auch und da, die ist halt nachfüllbar, die kann man mehrmals benutzen. Und die unterscheiden aber sich aber sonst in der unterscheiden Füllmenge, sich weder in der Füllmenge noch sonst wie. Nur im Preis natürlich. Da ist es 5 Euro teurer, mehr oder weniger, kommt natürlich drauf an, wo man es holt, als die nicht nachfüllbare. Ich denke mal, damit wenden Sie sich indirekt an den Refill-affinen Kundenkreis, um den nicht ganz zu verlieren. Ja, mehr oder weniger müssen Sie. Also ich glaube, wenn die ganz ohne uns geht es, glaube ich, sowieso nicht mehr. Verkaufst du, du verkaufst ja selber keine Drucker, aber empfiehlst du, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, er möchte gerne einen neuen Drucker haben, gehst du da auch speziell auf diese Refill-Problematik ein? Also empfiehlst du Geräte, wo du weißt, das ist einfach möglich oder ist dir das völlig egal, du kriegst jedes Ding gefüllt, außer die Hardcore-Teile von Lexmark? Nee, natürlich gehe ich da drauf ein. Also erstmal, weil ich auch einen Service bieten will. Also ich will den Leuten ja nicht irgendwas andrehen. Ich meine, gut, ich versuche sie so gut zu beraten, wie ich es halt selber weiß. So. Wenn das, aber wie das man halt beim Beraten, wie man halt beim Beraten weiß, man kann auch mal daneben liegen. Ist halt so, das ist das Risiko, aber dafür gibt es ja auch noch andere Leute. Mhm. Also man kann sich ja nicht nur eine Meinung holen, sondern mehrere. Da würde man jetzt sagen, du benutzt Halbwissen, aber ich will da einfach mal sagen, ich habe mich mit meinem Laden, also ich bin in einem kleinen Systemhaus, wir haben uns vor vielen Jahren genau auch aus diesem Grund, aus diesem Business zurückgezogen, weil es eine Unmenge an verschiedenen Druckern, Tintenpatronen, Füllgrößen gibt und man kommt einfach nicht mit. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage in den Laden, hallo, ich habe einen HP-Drucker und möchte gerne eine rote Patrone, sondern es gibt Größenunterschiede, es gibt verschiedene Hersteller, es gibt diese Refill, es gibt Nachbauten und jeder Drucker und jeder Hersteller macht das anders. Also wir haben uns da zurückgezogen, weil wir es einfach nicht geschafft haben und wir können uns auch nicht so viel davon auf Lager legen und deshalb ist es verständlich, dass du halt auch bei einigen Sachen, bei neuen Geräten, die ja fast täglich rauskommen, einfach sagen kannst, okay, da habe ich noch keine Erfahrungswerte zu. Also es ist nachvollziehbar. Also die Fülle an Patronenarten, die es mittlerweile gibt, hat sich in meinen Augen schon sehr, sehr, sehr vergrößert. Also gut, ich kann jetzt natürlich von früher, hatte ich ja auch nur einen Drucker und ich habe jetzt nicht lange gesucht, um meine Patrone dafür zu bekommen. Also ich vergleiche das halt mit heute und da muss ich sagen, irgendwie, naja, du kommst halt dahin, du hast eine riesige Wand von Patronenarten, ja, und stehst halt davor. Also da mittlerweile finde ich, ist das schon so ein spezielles Gebiet geworden, wo man auch Leute braucht, die sich damit mehr auskennen als jetzt der übliche Kaufhausverkäufer sozusagen. Hast du alle gängigen Patronen da oder hast du Hersteller, wo du sagst, die würde ich gerne führen, aber ich habe nicht nochmal Platz für eine weitere Wand mit 60 Verpackungen? Nee, also ich habe nicht alle da. Dafür habe ich, wie gesagt, nicht den Platz und zweitens auch nicht die Kundschaft für. Also es gibt ja sehr seltene Modelle, da brauche ich einfach nicht viele Patronen auf Lager zu halten, die würden mir einfach nur schlecht werden. Also da bestelle ich dann lieber. Was heißt, die werden schlecht? Die Farbe wird brüchig oder die ist trocknet ein oder? Ja, einfach, dass die Patronen haben halt auch ein Haltbarkeitsdatum. Man kann es natürlich wie bei Schokolade sehen. Es kann über das Verfallsdatum noch funktionieren, aber es hat immer das Risiko dabei. Also 2 Jahre halten sich aber die meisten Tinten verpackt. Also wenn sie wirklich ordentlich verpackt sind und nicht irgendwie so stümperhaft. Und dann gibt es aber noch eine Besonderheit, zum Beispiel die gelbe Tinte. Das ist irgendwie die einzigste Farbe, wo man wirklich darauf achten muss, dass man da nicht übers Verfallsdatum rübergeht. Also die wird halt so langsam zu einer Art Gelee. Das ist aber nur bei Gelb so. Aus welchen Gründen? Also die Gründe kann ich dir nicht nennen, ich weiß es nicht, aber sie wird halt zu einer Art Gelee und wenn man das versucht, natürlich durch die Düsen zu drücken, da funktioniert ja gar nichts mehr. Alle anderen Farben, wie Schwarz, Cyan und Magenta, die werden halt in dem Sinne, ja, schlecht, würde ich jetzt nicht sagen. Sie werden auf jeden Fall nicht so schlecht, dass man es nicht nochmal reintun könnte und probieren, aber Also ist die halt Qualität Risiko. nimmt mit der Zeit ab und die Hersteller vermerken das so als eine Art Verfallsdatum Ja. auf der Packung. Das gilt auch für Sie die. müssen es ja, glaube ich, auch. Ist halt, na, Sie müssen ein Verfallsdatum angeben, soweit ich das noch weiß, aber Gilt das das auch für ist diese dann. Literflaschen, die du zum Nachfüllen benutzt, oder gilt das nur für diese kleinen Patronen, die der Kunde kauft? Nee, es ist ja für alles. Also auch die Nachfüllflaschen ist genauso. Es hängt auch damit ab, wo man sie lagert. Also wenn man sie schön in die Sonne stellt, dann nimmt natürlich die Farbintensität ab oder nicht Farbintensität, also das UV-Licht zerstört dann natürlich auch so einiges. Also man sollte die Tinte schön dunkel lagern, bei Zimmertemperatur eigentlich, was am besten wäre wegen Viskosität und so weiter. Man kann sie natürlich auch in den Kühlschrank stellen oder in den Keller, wo es schön kühl ist. Aber wenn man sie dann benutzen möchte, dann sollte man sie doch akklimatisieren. Also dass man sie erstmal rausstellt und wartet, bis sie ja normale Temperatur erreicht hat. Also man sollte sie so nicht benutzen, weil es wahrscheinlich nicht funktionieren wird und sich nicht ordentlich verteilt, wenn man halt nachfüllt. Vielleicht gehen wir auch mal darauf ein, auch nochmal auf diesen Ablauf. Wir haben es ja am Anfang kurz angesprochen, der Kunde kommt zu dir und bringt seine Patrone mit. Du guckst dir an, ist das sinnvoll, kann ich das machen, ist die Tinte da und wie geht es dann weiter? Wie ist jetzt der genaue Ablauf? Was machst du mit der Patrone? Ja, ich nehme die, ich gucke sie mir halt erstmal an, ob es sich überhaupt noch lohnt. Und meistens kann man halt sehen, wenn der Kunde kommt und sagt, ja, hier, die habe ich mal. Meistens ist dann die erste Frage natürlich, wann wurde die denn zuletzt benutzt? Weil man sieht meistens schon, na ja, gut, ich bin so Gelegenheitsdrucker. Und dann guckt man sich die Patrone unten an und da ist direkt schon die Tinte angetrocknet. Und das sind direkt schon die Tinte angetrocknet. Naja, da ist dann das Nachfüllen, da sagt man eher mal, nee, kauf lieber mal eine neue, weil es kann sein, dass halt Düsen schon zerstört wurden dadurch. Das kannst du der Patrone außen in irgendeiner Weise ansehen. Man, du siehst, dass ja, da man trockenen kann's, Zapfen dranhängen und dann sagst du, ja, lass mal bleiben. Sie quillt schon nach, also wenn es sehr schlimm ist, dann quillt die schon nach außen oder trocknet schon außen an, dass man einfach richtig feste Tinte hat und kein flüssige mehr. So, wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann, ja, dann nimmt man die Patrone mit oder mit, man dann kommt es halt darauf an, wie diese gefüllt wird. Bei HP ist es halt so, man hat einen Aufsatz, den kann man bei der Schwarzpatrone jetzt speziell, da gibt es mittlerweile Aufsätze, die man wie eine Halterung halt auf die Patrone ansetzt und dann kann man durch die Düsen, unten wo die Tinte rauskommt, die Nachfülltinte durchfüllen. Was sehr elegant ist, wenn man dann sozusagen auch noch die Düsen mitspült. Also man füllt nicht von oben und bohrt da irgendwie ein Loch rein, sondern man füllt durch die kleinen, mikroskopisch kleinen Löcher, wo die Tinte eigentlich rauskommen soll. Zum Beispiel. Man kann es auch von oben halt machen. Das ist eben die spezielle Art und Weise, wie halt die Patrone halt gebaut ist. Also aber das Füllen von unten habe ich bei dir jetzt noch nicht gesehen. Das ist neu. So. Nö, das ist nicht neu. Das ist einfach nur, weil du immer zum falschen Zeitpunkt bei mir im Laden warst. Okay, also es gibt diese Möglichkeit, dass es man gibt das von eben unten füllt. Und dann die auch die eleganteste ist, weil sie normalerweise am saubersten funktioniert. Diese andere Sache, da holt man halt die normale Spritze, wenn schon ein Loch vorhanden ist, weil irgendwo muss der Hersteller die Tinte ja auch reinbekommen haben. Und das ist das, was man meistens halt ausnutzt. Sie wird dann nicht reingezaubert, die Tinte, sondern der Hersteller bekommt sie auch irgendwie rein. Also hat er irgendwo auch schon mal Löcher, die vielleicht nicht vorgebohrt sind oder so, aber sie sind schon vorhanden, dass man weiß, wo man was machen muss. Das ist auch so, also das ist das, was ich sehe, wenn ich mal bei dir bin. Du arbeitest mit einem kleinen Bohrer, mit so einem Handbohrer und einer Spritze. Das heißt, du bohrst die Patrone oben auf, weil weißt du, wo du bohren musst, wenn du jetzt eine Patrone hast, die beispielsweise drei Farben enthält? Erfahrung, nein. Halbwissen. Ein Trick, den es halt gibt, ist, dass man einfach ein Taschentuch nimmt und unten, wo der Druckkopf dran ist. Also es geht hier speziell um Patronen mit Druckkopf. Mit integriertem Druckkopf. Da kann man dann unten am Taschentuch einfach mal kurz abwischen. Zur Kontrolle, Farbe. Also man wischt halt zur Kupferfläche hin. Weil man muss ja darauf achten, wenn man unten guckt, dass man nicht irgendwie quer abwischt, weil dann sieht man nichts, sondern man muss wirklich. Was siehst du dann auf dem Taschentuch? Farbstreifen. Da sieht man die Farbstreifen halt, die drei Farben, wie die angeordnet sind. Und anhand dessen kann man natürlich dann sehen, in welcher Kammer, weil die sind ja unterteilt. Es ist nicht so, dass die Farbe da einfach so reingespritzt, gemischt da drin ist und die kommt dann in drei Farben raus. So ist es ja nicht. Das würde auch nicht funktionieren. Bis jetzt gibt es da noch kein Verfahren für. Aber sie ist halt unterteilt in drei Kammern. Und diese drei Kammern muss man dann einfach finden und dann halt da die Tinte reinspritzen und sich bloß nicht vertun. Das ist auch so ein bisschen Erfahrung, denke ich mal. Was heißt vertun? Das heißt, wenn du Rot in die Cyan-Box füllst, dann ist es vorbei. Dann ist Fail. Dann kannst du das Ding auch wirklich in die Tonne werfen und Ende. Kann man so sagen. Es sei denn, man sägt die Patrone auf und tauscht die Schwämme aus. Ich glaube, dann geht das auch noch. Aber wer sich dann die Arbeit macht, ich glaube, naja. Die Schwämme? Wieso? Ja. Was ist da Schwämme drin? Oder? Da sind kleine Schwämme drin, die nehmen die Tinte auf. Bei früheren, es gibt Patronen, die funktionieren halt mit Vakuum. Und dann gibt es noch Patronen, da ist halt einfach ein Schwamm drin, der die Tinte beinhaltet und dann halt langsam abgibt. Und das heißt, es ist gar nicht, ich stelle mir ja vor, wenn ich so eine Patrone sehe, da sind Kammern drin, die sind mit einer Flüssigkeit gefüllt und die läuft dann nach unten. Und jetzt gibt es also welche, da ist gar keine Kammer drin, sondern da ist eigentlich noch weniger drin. Die sind ja schon sehr klein. Also da ist dann zusätzlich zu der Tinte auch noch ein Schwamm drin, sodass eigentlich gar kaum Flüssigkeit drin sein kann. Ja doch, also der Schwamm nimmt da schon einiges auf. Ist ja jetzt nicht so, dass da gar nichts reingeht. Nein, nehmen wir mal als Beispiel, wo man es genau sehen kann, wieder mal die älteren Canon-Patronen. Da sieht man halt, Das sind durchsichtige längliche Kleine. Ja, kenne ich. Patronen. Da ist tatsächlich ein Schwamm drin. Da ist ein Schwamm vorne drin, der die Tinte behält und langsam halt abgibt. Und dahinter, das sind da zwei Kammern, dahinter ist eine Kammer, da ist die lose Tinte drin. Und die fließt dann langsam, aber sicher wieder in den Schwamm, damit man halt mehr Inhalt hat. So. Also die Aufgabe des Schwamms ist es in dem Fall, einfach die Tinte langsam abzugeben. Das heißt, im Idealfall tropft da unten nichts. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und genau. Bei der Vakuummethode, wenn du dort anfängst zu bohren, dann läuft die Suppe unten raus. Dann läuft die Suppe unten raus, ja. Wenn man falsch bohrt, auf jeden Fall. Also da darf auch keine Luft drin sein. Also die muss man komplett rauslassen. Man füllt da die Tinte rein. Und wenn man die Patronen verschließt, sollte möglichst keine Luft mehr drin sein. Das ist eine blöde Prozedur, wofür es mittlerweile Gott sei Dank auch Aufsätze gibt. Aber solche Patronen gibt es, soweit ich weiß, auch. Also solche Drucker mit solchen Patronen, die ich jetzt kenne, gibt es nicht mehr. Also es war mal ein altes HP-Ding, aber werden heute immer noch benutzt, Gott sei Dank. Sind ja auch was wert. Aber die neueren Geräte haben sowas, soweit ich das mitbekommen habe, nicht mehr, nein. So, nochmal zurück auf diesen Workflow. Also hast du jetzt diese Patrone, füllst sie, das heißt, du füllst sie entweder von unten oder du bohrst sie oben auf und dann verschließt du sie wieder oder lässt das einfach offen? Ja, kommt dann auch wieder auf die Patrone an. Bei Patronen mit Druckkopf muss man normalerweise nicht oben verschließen. Man kann wieder Tesafilm über die gebohrten Löcher machen, damit es halt nicht zu schnell austrocknet. Aber man muss es nicht unbedingt. Also wenn man selber nachfüllt, ist das kein Muss, weil man kann ja jederzeit nachfüllen und dann trocknet es auch nicht ein. Also verschließen ist dann wichtig, wenn du diese Patronen hast, wo Unterdruck herrscht, weil ohne diesen Verschluss würde die Tinte nach unten rauslaufen. Ja, nee, das ist dann auch wieder, wenn zu viel Luft durchgeht, dann ist es halt, wenn der Durchzug, um es mal so zu nennen, zu stark ist, dann geht das halt, dann fließt das auch. Da ist dann auch wieder die Sache von Canon, wenn man da jetzt diese Patronen mal nimmt. Ich nenne einfach mal ein Modell, damit man weiß, nach welcher Patrone man suchen muss, damit man das auch mal sieht. Nennen wir den Canon IP 4000. Canon Pixma IP 4000. Der hat halt die Patrone, über die ich gerade rede, mit diesen zwei Kammern und dem Schwamm. Bevor man diese Patrone zum Beispiel einsetzt, hat er so eine Art Lüftungsloch, das man vorher abmachen muss. Da ist so ein gelber Streifen, da steht meistens Push drauf oder Pull. Wie auch immer. Also das Ding, was die Kunden abmachen sollen, aber nicht abmachen und dann kommen und sagen, der Drucker ist kaputt. So ist ähnlich. Mir aus der Praxis bekannt. Das Ding kommt an, da hängen 5 Bänder raus. Remove before insert into Drucker, bla blub. Und irgendwelche englischen Anweisungen, das denn abzuknicken, abzudrehen, rauszureißen. Und wenn man fünf Stück gefunden hat, dann sind es garantiert 6 und man hat irgendeinen orangenen Plastiknippel vergessen. Ja, so ist es. Also da ist ja dann schon mal eine Lüftung offen. Wenn man jetzt nachfüllt und macht jetzt noch, und bei den Patronen macht man halt noch ein drittes Loch rein, um an die Kammer, wo die Tinte lose drin ist, zu kommen. Wenn man diese halt nicht verschließt, dann tropft die einfach gnadenlos, bis sie wieder leer ist. Von daher muss man da dieses dritte Loch, das man gemacht hat, auf jeden Fall zumachen, weil sonst tropft sie. Und bei HP, dann nennen wir jetzt mal den HP DeskJet 5550. Da ist die Patrone nennt sich HP 56. Da kann man das Loch eigentlich, da sind die Löcher sogar so groß, dass man nicht vorbohren muss. Da kann man eigentlich direkt mit der Spritze reingehen und lässt das Loch halt offen oder macht es halt zu. Und da läuft dann auch nichts, es sei denn, man hat zu viel zu viel Tinte drin. Worauf man aber dann wieder achten muss, ist, es sind so ganz kleine Kanäle vorhanden und die darf man auf keinen Fall zumachen. Weil sonst ist es wieder so, dass gar keine Luft drankommt und dann geht die Tinte nicht nach unten. Also sie soll ja nach unten sacken und wenn sie es nicht tut, dann bleibt sie halt stecken und da kommt auch keine Tinte raus. Also ein bisschen Luft ist gut, zu viel natürlich nicht. Durch diese Ausführung wird mir jetzt auch schon klar, weil wir auf das nächste Thema kommen und du nimmst die Antwort eigentlich schon vorweg, wie einfach ist das jetzt für jemanden, das zu Hause selbst zu machen? Es gibt ja so Sets, die man komplett kaufen kann, da ist dann eine Tinte, eine Spritze drin und man nimmt dann einfach einen Raum, wo man die Tapete sowieso mal neu machen wollte, setzt sich da zu Hause hin, schickt alle anderen aus dem Raum und dann fängt man da an zu bohren Achtung, und zu spritzen und so weiter. Achtung, ich fülle, genau. Das Lämpchen. Ja, ist das überhaupt zu empfehlen? Weil so wie du das jetzt erklärst, also ich bin ja nun, ja, so technisch nicht fit, aber ich habe auch so ein bisschen, also ich weiß ungefähr, wie so ein Drucker funktioniert, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, naja, das würde ich vielleicht sein lassen, weil wenn ich da irgendwelche höre mit Löchern und Kanälen und Zukleben und tropft und irgendwelche Taschentücher, also es hört sich doch sehr abenteuerlich an. Kann man zu Hause das machen oder würdest du sagen, vergesst es? Also jemand mit linken Händen wie du, auf keinen Fall. Ja. Danke. Ja, ich meine, du kriegst ja nicht mal einen Nagel in die Wand. Und da würde ich mal sagen, das lässt du mal am besten sein. Nee, also es ist, wer nachfüllen möchte und Geld sparen möchte, für den ist das auf jeden Fall zu Hause zu schaffen. Es kommt aber auch wieder auf das, es kommt eben wieder auf das Gerät an, das man hat. Da sollte man sich halt, wenn man sich jetzt ein neues Gerät kauft oder so und man möchte wirklich selber nachfüllen oder es mal probieren, dann sollte man halt darauf achten und sich da ein bisschen informieren drüber. Es gibt halt einfache Modelle, dann gibt es halt wieder Modelle, die es einem schwer machen. Was brauche ich, um nachzufüllen? Also ich nur, dass wir mal Tinte, Spritze. Tinte, Spritze, Bohrer. Tinte, Spritze, Bohrer würde ich mal so als erstes sagen. Ja. Und ein bisschen Zeit und eine hohe Frustrationstoleranz wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, es gibt da welche, die schaffen es beim ersten Mal, sind hoch erfreut und beim zweiten Mal merken sie, ach Mist. Es gibt auch welche, die schaffen es beim ersten Mal. Ja, liebe Hörer, ja. Es wird Ihnen hier Mut gemacht. Es wird euch Mut gemacht. Das ist der Halbwissen-Cast und wenn ihr nur Viertelwissen habt, dann lasst ihr es am besten bleiben. Ja. Also Tinte nachfüllen ist ein Abenteuer. Eben, ja, es ist ein Abenteuer, genau. Es ist so ein Abenteuer. Nee, am Anfang macht man sich natürlich die Hände schmutzig, aber hallo, dafür gibt's Handschuhe. Wenn man sich ein bisschen vorbereitet und halt nicht blauäugig auf dem wunderbaren weißen Fellteppich, Lammfellteppich arbeitet, dann ist das alles auch kein Ding. Eben die Sachen, die man im Normalfall braucht, sind halt eigentlich eine Spritze, eine Nadel, und ein Bohrer, damit ist man eigentlich ganz gut bedient für das Erste. Und die Tinte, die wird ja jetzt der Heimbenutzer ja wahrscheinlich nicht in die Tinte wird der Heimbenutzer wahrscheinlich nicht in deinen Mengen kaufen. Das ist ja nee. Eine Literflasche ist zu viel. Also was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, okay, er druckt relativ viel, also er müsste, wenn er mit Originalpatronen ganz normal weiterarbeitet, müsste er die alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen komplett austauschen und der möchte jetzt nachfüllen und möchte sich jetzt einen Vorrat anlegen, wo er, ich sag mal, mit, ja, je nach Druckerlebensdauer für ein Jahr Ruhe hat. Was bräuchte er? 50 Milliliter Tinte, weil wir sind noch gar nicht auf diese Größen eingegangen. Dann würde ich ja schon den Liter nehmen, wenn er alle 3 Wochen wechseln muss, dann würde ich schon die Tinte nehmen oder mir. Naja. Na, ich denke jetzt mal so an mich. Ich bin ja jemand, ich lese gerne viel Texte im Internet und muss auch halt beruflich so ab und zu mal am Wochenende mal 1000 Seiten lesen und dann drucke ich mir die im Moment noch aus. Ich habe zwar jetzt gehört, diesen Amazon Kindle, dieses E-Book, das gibt es jetzt in einer fast A4-Variante. Ist leider noch sehr teuer, aber solange es das noch nicht marktreif gibt, drucke ich mir Sachen lieber aus. Und wenn ich jetzt überlege, ich drucke 1000 Seiten mit dem Tintenstrahldrucker, dann kann ich mir so eine Literflasche doch schon fast daneben stellen. Also, ja. Dann auf jeden Fall. Da würde ich mich vielleicht vielleicht auch eher mal überlegen, einen Laser zu kaufen, aber naja. Ja, das ist es auch bei mir. Ich habe bei mir einen alten Laserdrucker, wo du mir noch, da kommen wir auch gleich noch zu, freundlicherweise so eine Laserkartusche, die man auch nachfüllen kann, gegeben hast, und damit funktioniert das ganz wunderbar. Oder ich lasse das in unserer Druckerei machen. Die haben da eine Riesenmaschine, das sieht aus wie 50 hintereinander gestellte Waschmaschinen. Das ist in 2 Minuten fertig. Ist noch viel besser, kostet weniger, aber darum soll es ja hier nicht gehen. Also worauf ich hinaus will, ist diese Mengen. Ich habe jetzt gesehen, dass es Patronen gibt, die enthalten 5 Milliliter Tinte, kann ja. das sein? Ja. Ist das nicht, also ich weiß jetzt, ich kann das jetzt nicht, habe das jetzt nicht bildlich vor mir, aber ich glaube 5 Milliliter ist erschreckend nicht wenig. Es ist sehr wenig, ja. Ich meine, die kommen damit einigermaßen weit, aber sagen wir mal, die Herstellerangaben sind bei 5 Milliliter meistens um die 200 Blatt, wo man dann aber wieder sagen muss, erstmal unter Laborbedingungen und zweitens auch nach einer bestimmten DIN-Norm oder nach dem Hersteller-DIN-Norm. Ja, die drucken da so eine spezielle Testseite, das sieht aus, ich glaube, das heißt Dr. Grauert-Brief, oder die CT benutzt auch einen etwas anderen, die CT nennt es Dr. Grünert-Brief. Genau, ja, du hast es mir vorweggenommen. Weil es Grauert nicht nennen dürfen. Also man hat mir am Anfang gesagt, ich soll den Gast reden lassen und nicht so viel selber machen. Bei dir ist es echt schwierig, ein Wort dazwischen zu kriegen. Die Geschichte wollte ich eben auch da erzählen. Also Dr. Grünert, Dr. Grauert, es gibt wohl einen standardisierten Testbrief für solche Sachen, und die CT, die Computerzeitschrift, die halt häufig so einen Test macht, sieht das gar nicht ein, für einen Testdruck jetzt auch noch irgendwie jedes Mal Geld zu bezahlen, und die haben praktisch einen ähnlichen Brief gemacht, und das ist der Dr. Grünert. Grünert oder Kreuz? Die nennen den Dr. Grünert Brief. Dr. Grünert Brief. Und das ist, wenn man sich den so anguckt, ich habe den so ein bisschen vor den Augen. Also da ist ein Logo drauf, da ist ein bisschen Text drauf, aber das ist jetzt das ist nicht das, was ich täglich drucken würde. Also man kann dann davon ausgehen, wenn der Hersteller sagt 200 Seiten und hat das mit diesem Dr. Grauert Brief abgemessen, dann wären das bei mir wahrscheinlich 150 Seiten. Also da ist nicht viel zu sehen. Also dieser Brief soll halt 5% Deckung darstellen. Also 5% des Blattes sind mit Tinte bedeckt. Ja. Und das schafft halt die Patrone 200 Mal ungefähr. Wenn man jetzt aber mal überlegt, ich habe eine ordentliche Excel-Tabelle oder eine ordentliche Seite, die nach 4 Seiten beschrieben, dann sind die 5% mal schwupps 100 oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht das, was sie da haben. Und da muss man einfach immer runterrechnen. Also diese 5 Milliliter sind eigentlich ein Witz, das einmal gerade kurz reingehustet und gut ist. Ist für den, der sehr wenig und sehr selten druckt, ist das eine gute Option. Ich meine, jetzt hat, was weiß ich, umgerechnet, ich glaube 20 Euro für so eine Patrone. Und wenn er damit irgendwie ein halbes Jahr auskommt oder länger, dann ist das auch nichts. Aber für alle anderen immer die größeren Sachen kaufen. Wie ist denn da so der Durchschnitt? Also die durchschnittliche Patrone jetzt über alle Hersteller, mal so einen großen Durchschnitt, wenn ich heute eine Tintenpatrone kaufe, wie viel Milliliter enthält die? Und ist das ein Wert, auf den ich achten muss? Gibt es verschiedene Größen für ein und dieselbe Bauform? Also ich glaube, bei HP, was ist, glaube ich, so, da gibt es Buchstaben am Ende. Und dann gibt es auch so Schweinereien, dass die Patronen, die man mit dem Drucker bekommt, dass die irgendwie nur halb voll sind. Also wie viel Milliliter sind denn in einer normalen Patrone? Kann man das so sagen? Oder ist das ein Wert, der überhaupt nicht praxisrelevant ist? Also durchschnittsmäßig würde ich, glaube ich, sagen, ist, wenn man jetzt einen richtigen Durchschnitt machen würde, 12 Milliliter pro Patrone. Aber dann ist das halt bei HP, die kleinen Patronen bei HP haben im Durchschnitt 5 Milliliter. So, bei Canon gibt es eigentlich keine 5 Milliliter Patronen. Die haben 19 Milliliter. Und kann ich dann davon ausgehen, dass schwarzen, ich mehr drucken kann? Wir reden jetzt von den schwarzen Patronen. Bei den Farben ist das wieder anders. Aber bei den schwarzen Patronen, die rein schwarzen, ist Canon, glaube ich, mittlerweile bei 19 Milliliter angekommen. Und HP hat halt kleine Patronen mit 5 Milliliter. Kann ich damit rechnen? Also kann ich sagen, okay, 5 Milliliter, 19 Millimeter, Millimeter, also 5 Milliliter, 19 Millimeter, 19 reicht ungefähr viermal so lange, oder ist das, kann ich das gar nicht so ausrechnen? Meines Erachtens nicht, weil es halt, wie gesagt, je nachdem, wie man druckt, ändert sich das. Je nachdem, welche Einstellungen man hat, ändert sich das Druckverhalten, ändert sich die Reichweite ja auch wieder. Und wenn dann noch spezielle Probleme da hinzukommen, dass einem halt Tinte verloren geht für Sachen, wo man eigentlich nicht druckt, ja, dann ist das auch wieder dahin hinüber. Also diese Stiftung Warentest-Sachen und CT-Tests sind eine schöne Sache unter meines Erachtens, also meine eigene Meinung jetzt, Laborbedingungen, aber in der Praxis, naja, ist mir da noch nie so weit untergekommen, dass man das jetzt irgendwie großartig Gut, nutzen also könnte. zusammengefasst, es ist in einigen Patronen mehr, in einigen weniger drin und es ist in allen zu wenig drin. Und du sagtest jetzt Zu wenig Tinte. als, also wenig, viel weniger als früher halt drin war. Früher war mehr. Ich habe mir auch in Erinnerung so die Früher ganz war auf jeden Fall alten, mehr, ja. ich weiß nicht, was, du hattest mir letztens gesagt im Vorgespräch hier noch, dieser große Brotkasten, war das HP oder Epson? Das war einer der ersten Drucker, die ich gesehen habe. Ist heute noch bei ein, zwei Kunden im Einsatz. Ich darf ja jetzt keinen Namen nennen, aber dieses Ding haben wir jetzt erst bei einem ausgesondert und ich war überrascht, was da für Klötze drin waren. Da waren Tintenpatronen drin. Also eine normale Tintenpatrone, wer das jetzt nicht im Kopf hat, hat so eine Höhe, ja, vielleicht von 4 Zentimetern und ist so, ja, so 1 Zentimeter breit. Und da waren also wirklich Geräte drin. Also die konnte man schon so auf die Hand legen und dann hat man die Handfläche nicht mehr gesehen. Das waren richtig große Dinger. Da war mehr drin, aber die haben, glaube ich, auch nicht mehr gedruckt. Ich denke, die Technik hat da irgendwie einen Sprung gemacht. Also meines Erachtens eher ein klein, wenn man das mal so sieht. Es ist immer weniger geworden, es ist immer teurer, aber Ja, davon mal eben, es ist abgesehen. immer weniger und dafür teurer geworden. Ich glaube, da haben die einen Sprung gemacht, ja. Vom Verbrauch her, gut, da hat sich die Technik schon weiterentwickelt, denke ich mal schon, aber nicht wesentlich. Also ich glaube, dass die Patronen weniger Tintenmenge drin haben, ist eher eine Wirtschaftssache, Also also eine Markt. wenn ich Refill machen möchte jetzt, dann gucke ich auf die Patrone rauf und sehe, okay, da sind 5 Milliliter drin. Dann weiß ich, wenn ich jetzt eine Flasche mit 100 Millilitern habe, dann bin ich erstmal gut versorgt. Und Ja. dann geht ja noch, und das ist so dieses Thema, was wir ganz am Anfang kurz hatten, die Reinigung. So, jetzt da wollen wir auch mal in die Vergangenheit gehen, zu meinem Liebling, meinem Bubble Jet 4000, meinem allerersten Drucker. Und der hat Folgendes gemacht. Das stand in der Anleitung drin, die ich am Anfang natürlich nicht gelesen habe, aber wenn ich ihn ausgeschaltet habe, dann hat er sich gereinigt. Was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat halt komische Geräusche gemacht und hat Tinte verbraucht. Und zwar immer dann, wenn ich ihn vom Netz gezogen habe, sodass man damals auch gesagt hat, Drucker nicht an diese ausschaltbaren Mehrfachsteckdosen, weil sonst reinigen die sich jedes Mal, weil sie wissen dann nicht, wann war die letzte Reinigung und sie machen dann so eine Präventivreinigung. Jo. Und irgendwann habe ich dann erfahren, okay, das verbraucht auch nicht unwesentlich Tinte. Also abgesehen davon, dass es mir auf den Nerv gegangen ist, wenn ich das Ding eingeschaltet habe. Heute drücke ich auf Drucken, gehe zum Laser und da liegt mein Blatt und das Ding hat Geräusche gemacht und gerödelt und dann hat es auch eine kurze Zeit nichts gemacht und geblinkt und hat es wieder angefangen zu rödeln Ja, aber und den das hat sich ja Schlitten bisher und. nicht geändert. Also ich meine, Nee, es ist, glaube ich, sogar schlimmer geworden. es Also ist schlimmer geworden, ja. es bewegt sich und ich habe es teilweise, wenn ich jetzt, ich baue ja Drucker für unsere Kunden auch mal mit auf, so kleine Tintenstrahldrucker für zu Hause und ich schließe den dann an und der Treiber ist installiert, ich kann loslegen und wenn ich den ersten Druckauftrag auslöse, dann fängt der erstmal an beim allerersten Blatt, er rumpelt und rumpelt und was macht er da? Wie reinigt sich ein Drucker? Ich glaube, das ist somit das größte Geheimnis, wenn man vor so einem Ding steht, wie reinigt er sich? Nimmt er sich einen Lappen oder ja, was Ja, macht das Teil und genau. warum verbraucht er Tinte? Sind kleine Hanselmännchen drin. Nee, er an sich macht eine Spülung. Man kann es wie eine Darmspülung. Also ich würde es mal so als eine Das schneiden wir Darmspülung, raus. das schneiden wir nicht raus. Also er spült sich. Und wo spült er Er sich spült hin? sich. Ja, er zieht halt Tinte aus den Tintenbehältern und versucht halt so die Düsen, die irgendwie verstopft sind, damit durchzuspülen, sozusagen. Und die Resttinte geht dann in so eine Art Vlies oder in einen anderen Behälter. Und der nennt sich halt meistens dann Resttintenbehälter. Und dieses ominöse Ding ist zumindest bei, so wie ich das mit meinem Halbwissen weiß, bei Konsumergeräten nicht unbedingt auswechselbar, sondern das ist, also ich habe es zumindest noch nie nachgekauft für irgendeinen Kunden. Nee, also es ist nicht so auswechselbar, dass du da wenig Arbeit mit hättest. Ich habe es mal geschafft, juhu, da bin ich ganz stolz drauf, bei einem Brother-Gerät dieses Vlies mir ausbauen zu dürfen und oder mir wenigstens mal angucken zu können, was ich halt bei einem Epson-Drucker noch nicht geschafft habe. Naja, liegt wahrscheinlich an meiner eigenen Blödheit. Es gibt ja Dutzende von Anleitungen, wie man es wechseln könnte. Ich selber habe es halt bisher noch nicht irgendwie hingekriegt, aber auch noch nicht genug Geräte gehabt und ja, um es mal wirklich ausprobieren zu können. Es ist aber kein Es ist Ersatzteil, was du kein. beim Hersteller nachkaufen kannst. Nein. Also, nee. Nee, eigentlich nicht. Wenn du so ein Problem hast, dass irgendwie zu viel Resttinte vorhanden ist, und das merkt man daran, dass plötzlich aus allen Ecken und Kanten irgendwie ja, die Tinte halt rausfließt oder man hebt den Drucker und fragt sich, wo kommt denn das her? Meine Vermutung mit meinem Halbwissen, in Anführungszeichen, wäre jetzt ja, das verdunstet da irgendwo. Das heißt, der schmiert immer in Nee. irgendein siffiges Kissen. Nee, Eben, nee. das verdunstet leider nicht. Also, nee, das verdunstet leider nicht. Wie gesagt, in den meisten Druckern geht es in ein Vlies rein und dieses Vlies muss gewechselt werden. Irgendwann kommt so eine Nachricht, irgendwann kommt halt so eine Nachricht, Resttintenbehälter voll und der Drucker macht gar nichts mehr. Und dann ist das Ding, Dann wie ist man so das. schön sagt, gebrickt, das heißt nur noch als Briefbeschwerer zu benutzen und ein Fall für die Tonne, oder ist das innerhalb der Garantiezeit noch ein Servicefall? Weil das ist ja irgendwas, wenn man, nehmen wir mal an, mein Auto hätte einen Restwischwasserbehälter und der wäre irgendwann voll und ich müsste mein Auto wegschmeißen, da würde ich mich ja auch irgendwie ein bisschen ärgern, würde ich jetzt mal sagen. Aber da kann man nichts machen. Also es ist dann. Also man kann ihn tauschen lassen beim jeweiligen Servicedienst. Oder man tauscht ihn halt selber, wenn man dazu fähig ist. Oder dann gibt es halt, wie gesagt, ja, Tausend Tricks im Internet, mal googeln nee, nach entweder das oder es. Resttintenbehälter, Leerzeichen, Oder man geht Benutzer, halt. Druckername. Ja, oder man geht halt, wie gesagt, zum Nachfüllläden. Es gibt da viele, die halt da, die sowas auch anbieten. Die bieten ja an, Drucker zu warten und so weiter. Wenn die das können, kann man es da auch machen. Na, bezahlt man einen kleinen Obolus, ist für die überhaupt kein Problem. Na, also im Kleinen mache ich das ja auch, aber da muss ich dann wieder sagen, da bin ich jetzt nicht so geübt drin, aber es. Na. Kann man sagen, dass die Reinigung ganz erheblich Tinte mitverbraucht? Ist das Ja. ein Thema? Und dieses Ausschalten des Druckers mit dieser Steckdosenleiste, ist das heute noch so oder merkt er sich einfach, ob er schon gereinigt Nee, hat? wenn du ihn vom Strom nimmst, hast du leider Pech gehabt. Ein ganz krasses Beispiel hat man halt von Brother-Druckern. Da ist es halt so, du kannst ihn auf Standby schalten, dann reinigt er sich einmal am Tag selbstständig. Und das weiß er dann auch so. Er macht das dann einmal am Tag und dann ist gut. Also im Moment, der Drucker ist ausgeschaltet, also auf Er ist Standby, auf Standby, und genau. schaltet sich einmal am Tag ein, putzt sich und schaltet sich wieder aus. Richtig, genau. Und verbraucht dabei meine Und teure verbraucht Tinte. dabei natürlich deine teure Tinte. Meine Du Damen hast und Herren, natürlich. Druckertintenhersteller, der Goldpreis steigt, aber wir nehmen Druckertinten. Das ist, glaube ich, Genau. sinnvoller. 4.000 € ein Liter, ne? Nee. Und dann gibt es halt noch. Dann kannst du natürlich so doof sein und das Gerät immer über die Steckerleiste ausstellen. Das machen viele. Das sind so Ja, Umweltaspekte. Mein Strom soll sich nicht was auch, verbrauchen und ich genau. möchte das bequem haben. Und also das ist nichts Ungewöhnliches, dass das damit ausgeschaltet wird mit so einer Mehrfachsteckdose. Nicht eben, ich selber mache es ja auch. Aber man sollte bei erstens, was man halt dabei nicht machen sollte, ist ihn wirklich im laufenden Betrieb. Also, dass er halt an ist, direkt die Steckerleiste, zack, ausmachen. Das ist nicht gut, weil der Druckkopf wird normalerweise immer in eine Art Garage geparkt, rechts oder links vom Drucker, um die Druckköpfe halt dicht zu halten oder abzudichten, ein wenig, damit er halt nicht eintrocknet. Wenn man ihn jetzt direkt ausschaltet über diesen Kippschalter halt und nicht am Drucker selber, sondern einfach den Stecker zieht oder so, dann ist das halt schon mal ein Fehler, den man nicht machen sollte. Man sollte, wenn Drucker am Drucker selber ausschalten und dann erst den Kippschalter. Damit So, dieser Schlitten die genau, damit der Möglichkeit hat, Schlitten. nach Hause zu fahren. So ist es, denn zu Hause in der Garage ist es nun mal am besten. Da wird nichts geklaut und so. Aber dann gibt es halt noch Drucker wie halt bei Brother, da, wenn man ihn komplett ausstellt, also vom Strom nimmt, dann vergisst er einfach die Zeit. wann er zuletzt eingeschaltet war, wann er zuletzt eine Reinigung gemacht hat. Soweit es mir halt bekannt ist. Und dann reinigt er sich halt einfach direkt beim Einschalten. So, zack. Und wenn ich das irgendwie 5-mal am Tag mache, dann bin ich die Patronen ruckzuck los. Also dann darf ich mir wieder neue holen. Mhm. Weiß man jetzt natürlich nicht. Es wäre jetzt aus unserem Halbwissen ist jetzt nicht ersichtlich, ob das jetzt Absicht ist vom Hersteller. Hat diese Reinigung denn auch einen reinigenden Effekt? Also wenn ich jetzt ein schlechtes Druckbild habe, dann denke ich ja, also es ist ja so der normale Anwender, der sieht, der Drucker druckt nicht schön und dann hat er einen Knopf Reinigung. Das heißt, für den ist das völlig klar, ich drücke da drauf und es geht wieder. Ist das so oder gibt es einfach Situationen, wo diese Reinigung Tinte verschwendet und überhaupt nicht hilft? Ja, wenn er halt schlecht druckt, klar, dann ist diese Reinigung eigentlich das Erste, was man machen sollte. Aber nicht immer direkt hintereinander, sondern man sollte ein bisschen warten nach der Reinigung, weil sich die Tinte auch meiner Erfahrung nach halt ein bisschen setzen muss im Druckkopf. Aber naja, ich glaube, wenn jetzt hier irgendwelche Experten zuhören, die schlagen die Hände über den Kopf. Gut, aber wir sind ja der Halbwissen-Cast, also da ist, da brauchen wir uns mal gar keine Sorgen zu machen. Und da habe ich ja auch noch so einen schönen Trick. Ich nehme ein kleines Küchenkrepp mit Essig und dann lege ich die da rein. Aha. Ja. Und dann ist das ganze Tuch voll mit Tinte und ich kann also auch total eingesiffte, abgewrackte Patronen aus der untersten Schublade nochmal benutzen. Das habe ich einmal gemacht, wo ich einen so einen kleinen Canon-Drucker geschenkt gekriegt habe. Ich glaube, I40 hieß der. Der hatte einen Macintosh-Treiber dabei, so ich den schnell in Betrieb nehmen konnte und ich hatte da Patronen dazu. Mittlerweile ist das Ding auf dem Schrott gelandet, weil ich bin da, für mich ist einfach für einen Vieldrucker wie mich, ja, ist das einfach nichts. Aber da konnte ich so ganz alte, abgewrackte, ich glaube, das waren sogar diese KMP oder JetTech, also auf jeden Fall eine bekannte Nachbaufirma, da die waren total siffig und ich konnte die damit reaktivieren und zumindest damit Sachen ausdrucken. Das war jetzt kein schönes Druckbild. Ich habe damit meine Geocaching, also da kommen wir auch nochmal zu, das ist wahrscheinlich das nächste Podcast-Thema mit Mirko, Geocaching, nachts allein im Wald. Da ist auf jeden Fall ein hoher Bedarf an Sachen, die man sich ausdruckt, aber die man am Ende des Tages auch wegschmeißt. Also da ist es egal, wie das aussieht. Und da habe ich einfach diese Dinger in Essig getan, nachdem ich mal schnell bei Google geguckt habe und das hat geholfen. Ja, das geht aber dann auch nur halt beim Druckkopf selber. Das machen halt auch einige Kunden von mir, die sagen halt, ja, ich habe jetzt hier die Patrone, bin da mal mit meinem Q-Tip drüber gegangen, habe die feucht gemacht oder halt mein Wasser gelegt. Und dann guckt man sich an und denkt, oh, das war eigentlich nur eine Patrone mit Tinte drin, das nützt dir eigentlich gar nichts. Jetzt ist eigentlich das Wasser in den Schwamm hochgelaufen. Ah, okay. Und hat den Druckkopf halt nicht gereinigt, weil es war nicht der Druckkopf. Das ist halt also typisches Halbwissen, hat er die falsche Stelle angefasst. Hat falsche Stelle gereinigt, genau. Nee, es ist, Bitte sprechen Sie in das Mikro. Sprechen Sie in das Mikro, ja. Ich musste mich gerade mal recken. Das ist natürlich eine Sache, die halt geht mit Patronen mit integriertem Druckkopf. Da kann man sowas machen. Aber auch wenn, dann nimmt man halt heißes Wasser reicht in einem Normalfall auch. Also kein kochendes, wäre ein bisschen, aber heißes Wasser geht auch. Man kann auch Düsenreiniger, den es irgendwie zu kaufen gibt, nehmen oder halt Alkohol. Aber man sollte halt nicht irgendwelches scharfes Zeug nehmen, weil sonst kann man halt die Plastikteile zerstören oder eventuell auch noch das andere. Und was halt auch nicht geht, wäre Spiritus. Spiritus ist auch ein Ding, was nicht geht, weil es auch einen Schmierfilm hinterlässt und dann, Also wenn die Patronen eingesifft sind, kann ich da mit so einem Tuch und warmem Wasser, kann ich es mal probieren und wenn es dann, ich sag mal, Bei einigen und was heißt, ich sag mal, was sagst du, dreimal reinigen und einmal Tuch und wenn es dann nicht druckt, ist Ende oder wie lange probierst du es? Also mit den Möglichkeiten, die ich habe, mache ich schon ein bisschen mehr. Aber wenn man jetzt nur zu Hause rumhängt, da würde ich halt, also das erste. Unsere Hörer hängen nicht zu Hause rum, die sind aktiv und haben etwas freie Zeit, die sie mit einem informativen Podcast überbrücken wollen. Also genau. Sie hängen praktisch in der Bahn rum oder hängen im Wald beim Jog rum. So stellen wir uns das hier bildlich vor. Also, wenn man zu Hause sehr viel Zeit hat, weil man gerade sehr dringend drucken muss, ne? und die Patrone will einfach nicht so, wie ich will, So, dann probiere ich das ein, zwei Mal und dann ist gut. Dann bringe ich entweder die Patrone zu einem Nachfüllladen oder jemanden, der mir halt helfen kann, der Ahnung davon hat. Oder ja, ich schmeiße halt die Patrone weg und kaufe mir eine neue. So, Diese das ist. Situation, dass jemand dringend drucken möchte und nicht Ja, die drucken hatte kann. ich ja Ich ganz oft bei mir, glaube, ja. das ist also die Hälfte der Kunden, die bei dir reinkommen, müssen, glaube ich, jetzt in dem Moment ganz dringend drucken. Und Ja, ganz besonderes grüße ich hier meine lieben Studenten. ja, das, die Studenten, die haben wenig Geld und sich, ich muss ja auch sagen, es ist ja auch teuer. Also wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie lange das Ding hält, ich weiß nicht, wie lange es noch druckt. Die Tinte trocknet ein und ich muss da irgendwie 50 € für so einen Satz Patronen ausgeben. Da überlege ich mir natürlich, ich sage dann natürlich immer, naja, was sind das für eine Pappen? Nasenleute, wenn ihr wichtige Sachen druckt, dann legt euch doch einen zweiten Satz daneben. Das sage ich auch meinen Kunden. Aber bei mir zu Hause mache ich das auch nicht. Das wäre einfach zu teuer. Ich habe zwar schon diesen Toner bei dir gekauft, aber da warte ich einfach. Das ist ja nicht wichtig. Und ich weiß, wenn ich ganz dringend drucken will, dann ist er auch alle. Ja, genau. Dann eben dann stehst du halt da und holst mir einen vor. Nein, es ist, man sollte immer irgendwo eine Reserve haben. Also wie gesagt, die hält sich ja schon lange. Ne? Einfach eine, und wenn es eine Originalpatrone ist, die man halt erstmal in der Schublade behält, wenn gar nichts da ist, dann zack. Ich zeige hier mal kurz auf meine Themenliste, weil wir sind schon bei, oh Gott, ich weiß nicht, wann wir wirklich angefangen haben hier, weil wir haben vorher noch eine Testaufnahme gemacht, um ein bisschen zu gucken, ob wir hier soundmäßig richtig sind, aber wir sind bei 1 Stunde 42 und das sollte eigentlich in etwas, oh, jetzt habe ich das erste Mal übersteuert, ja, das ist ja toll. Bis jetzt lief alles so schön und ich bin so froh, dass mein kleines Laptop durchhält. Ich habe hier ein Windows-Gerät zum Aufzeichnen, da habe ich echte Angst vor, dass das Ding einfach irgendwie mal in Energiesparmodus geht, aber bis jetzt alles ganz toll und ich denke, wir gehen jetzt auch einfach nochmal ein paar Sachen von der Themenliste durch. Wir haben ja jetzt aus deiner Praxis, denke ich mal, ist gut rübergekommen, was bewegt den Tintennachfüller. Und ich habe hier noch ein Thema auf der Liste, das heißt einfach Refill oder Nachbau. Was ist jetzt, was machen Firmen, die nachbauen? Also ich kann ja jetzt wenn ich für meinen Epson-Drucker was kaufen möchte, kann ich ja Epson-Patronen kaufen, die mit diesen lustigen Tieren vorne drauf, oder ich kann halt einfach auch nachgebaute Sachen, ich glaube von Pelikan ist da ganz, ganz weit verbreitet. Was machen die? Sammeln die alte Kartuschen ein und füllen die auf? Oder machen die das gleiche wie du? Oder bauen die die nach? Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte? Ja, da gibt es halt verschiedene Varianten. Es gibt die kompatiblen Patronen. Das sind Patronen, die sind an sich komplett nachgebaut. Das hat nichts mit Nachfüllen in dem Sinne zu tun, sondern es ist eine komplett neu gebaute Patrone. Dann gibt es halt noch diese Refill-Patronen, die sind halt nachgefüllt. Das sind Originalpatronen, die noch nie nachgefüllt wurden. Und die kaufen diese Firmen sozusagen auf und füllen diese dann ja, maschinell nach. Wie werden die aufgekauft? Das heißt, die Leute werden angesprochen, bitte geben Sie mir Ihre alten Patronen oder die arbeiten mit dir zusammen oder. Zum Beispiel, ne? Es gibt halt Sammelbecken. Es gibt halt Sammelstellen, da gehen entweder die Patronen direkt zum Sondermüll oder Leute wie ich geben diese halt wieder zurück an die Hersteller, damit dafür halt wieder was, damit das wie beim Mehrwegsystem halt wieder zurückkommt. Bekommst du da in irgendeiner Form eine Vergütung für den Aufwand? Weil ich erinnere mich an diese grünen Tonnen mit dem Drachen drauf, die in Schulen immer ganz beliebt waren, wo man irgendwie doch, ich weiß nicht, ob das 50 € oder 50 Mark waren, aber gut, das war auch eine Riesentonne. Also das war, sah so aus wie eine kleine Mülltonne. Aber wenn man die dann nach 3 Jahren voll hatte oder halt auch schneller, dann hat man doch schon einen erheblichen, also erheblich, aber man hat Geld dafür bekommen. Kriegst du da auch irgendwas? Ja, man bekommt schon was für Patronen, aber halt nur, wenn es Originalpatronen sind, die auch noch nie nachgefüllt wurden. Also Originalpatronen, wo man schon sieht, die wurden nachgefüllt oder die sind beschädigt, die nimmt der Hersteller dann zwar zurück, aber auf meine Kosten. Ich darf dann natürlich die Entsorgung bezahlen oder es wird halt verrechnet mit denen, die halt noch funktionieren. Ist jetzt aber kein Business, mit dem man reich wird. Also du kannst da. Oh ja, doch, wenn du richtige Sachen bekommst, ich meine, es ist ja mittlerweile auch ein Markt. Also ich meine, wenn jetzt Pelikan oder JETEC oder KMP, die brauchen ja nicht nur eine oder zwei Patronen, sondern die brauchen ja Millionen davon. Und wenn du jetzt derjenige bist, der davon sehr, sehr viel liefern kann, dann ist da auch ein bisschen Geld zu machen. Aber reich, ich glaube nicht, dass du jetzt reich wirst davon. Also ich jedenfalls nicht. Wie sind deine Erfahrungen mit diesen Sachen? Also wir haben ja jetzt einmal Originalpatronen, das, was du vom Hersteller bekommst, dann du füllst sie selber nach und dann haben wir jetzt ja diesen Markt des Refills von einem Dritthersteller und dem Nachbau. Was hast du da für Erfahrungen mit? Also ich weiß, du hast mir mal eine mitgegeben, die hat nicht funktioniert, aber es kann auch ein Montagsmodell gewesen sein. Nee, ja, es kann einfach mal passieren, dass sie nicht ordentlich funktioniert. Aber dafür hast du sie ja bei mir gekauft und dann kriegst du halt, ne, reklamiert man und gut ist. Es ist meiner Auffassung nach, muss man wirklich sehen, für was und wofür man es braucht. Ein Büro, wo halt ein Logo drin ist, das immer ordentlich aussehen muss und was weiß ich, Anwaltskanzlei und es muss immer perfekt sein. Da ist halt die Frage, ob ich da nachfülle, stellt es halt in meinen Augen jetzt, da Na würde ich gut, eher sagen, nicht unbedingt, ich würde es nicht selber nachfüllen. nachfüllen vielleicht nicht, aber wenn der Kunde jetzt bei irgendeinem großen beim großen Elektronikmarkt seines geringsten Misstrauens steht und er hat eine Wand und er hat halt seinen Druckerhersteller da und er hat eine Riefe Original HP und er hat eine Riefe Pelikan daneben. Sind die identisch? Sind die vergleichbar? Ja, also da würde ich schon eher zu dem Nachfüllprodukt greifen. Also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, weil sie sind von der Qualität her eigentlich gleichwertig. Sie sind nicht. Es ist so, dass die Farben halt, wenn man jetzt Fotos druckt, da gibt es Unterschiede zu den Originalen. Da muss ich leider sagen, da sind die Originalen leider immer noch besser, was jetzt UV-Beständigkeit angeht. Ja, wenn man das Bild jetzt wochenlang ins Fenster hängt, dann verblassen im Normalfall die Nicht-Originalen schneller. Die Nachfüllfotos, wenn man es jetzt so nennen will, schneller als die Originalen. Na gut zu sehen Aber an der siffigen DIN A4-Preisliste, die bei dir im Schaufenster hängt, ey, Moment mal. da kann man das Verfahren des nicht UV-beständigen Drucks auch mal live am Objekt in einem Fachgeschäft beobachten. Moment, also die ist gedruckt, das war ein Offset-Druck. Das ist keine Nachfülltinte gewesen. Na okay, die hast du stimmt, die hast du neu machen lassen. Die Ich habe natürlich, entschuldige die mich, habe ich aber neu machen der lassen. Vorgänger, also ich nicht nur bei dir, Ach, du meinst die es. ganz alte Liste? Ja, gut, die stimmt. Das war ja auch so ein Also 0,50 Ding. da tue ich dir auch Unrecht, das ist nicht nur bei dir, das hat man generell, wenn man irgendwie Tintendruck ins Schaufenster hängt. Diese UV-Geschichte, das ist nicht so, naja, da wird in 5 Jahren wird dann Prozent weniger, sondern ich kann mich an Man meinen sieht's. ersten Druck erinnern, das ist also gelb ist irgendwann einfach weg. Ich sehe es, aber ja, es ist auch an anderen Sachen, die mal irgendwo in die Sonne hängt oder stellt, die ja da liegen. Man sieht einfach, die verblassen. Man braucht dann nur ein CD-Cover mal dahin und die drucken bestimmt nicht mit Nachfülltinte oder mit irgendwas anderem. Also man sieht ja auch, das verblasst. Aber es kommt halt wirklich dann auf den Gebrauch an. Also es ist unkompliziert, diese Nachfüllpatronen zu holen. Die funktionieren in der Regel auch wirklich gut. Und für normalen Schriftverkehr alles kein Problem. Bei Fotos ist es halt wieder eine andere Sache. Und bei Fotos, wer auf Lichtbeständigkeit Wert legt, der sollte meines Erachtens schon eher zum Original greifen. Werden diese speziellen Fototinten überhaupt als Nachfüll angeboten? Das ist Ja, doch. Fotozyan, Fotoschwarz, die gibt es. Ja klar, die gibt's alle. Na? Aber auch so, wie gesagt, so Tests in CT und Stiftung Warentest zeigt er an sich auch, dass die Tinten zwar gleichwertig sind, aber halt da halt doch ihre Probleme haben. Aber im Normalfall interessiert es keinen. Also wenn ich ein Foto im Fotoalbum habe, dann ist es zu, da kommt keine Sonne dran. Da sind die Nachfülltinten genauso gut wie die Originale, meines Erachtens. Wo es dann kompliziert wird, ist halt, wenn man es selber nachfüllt. Weil beim selber Nachfüllen, man ist halt Mensch, es kann immer mal ein Fehler unterlaufen und da unterscheide ich halt zwischen Hausgebrauch oder Büro. Im Büro, wenn es da nicht ordentlich funktioniert, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Wenn es zu Hause nicht funktioniert, ist es zwar auch ärgerlich, aber es ist halt nicht, es ist nicht so wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht auch nächsten Tag machen kann, außer bei Bewerbungen, aber naja. Ja, die Bewerbung ist ja auch so das Typische, was man ausdrucken muss, wo dann die Tinte immer alle ist, habe ich so den Eindruck. Also das ist so ein. Aber kommen wir mal auf die Hersteller. Ich meine, es ist immer schwierig. Ich bin auch eigentlich so auch in meinem Bereich so ein bisschen davon ab, so bei Herstellern zu sagen, ja, das ist eine Empfehlung, das ist keine Empfehlung. Also man muss sagen, es gibt mittlerweile durch das Internet eigentlich in allen Technikbereichen, die mich so jetzt betreffen, so im Consumer-Bereich, gibt es eigentlich nichts mehr, was wirklich nicht funktioniert, weil das kann sich irgendwie keiner mehr erlauben, in einen Drucker oder irgendwas zu bauen, was da gar nicht geht. Aber gibt es jetzt einen Hersteller, wo du sagst, ja, den würde ich bevorzugen, den würde ich den Hörern empfehlen, wenn sie nachfüllen wollen? Es sind da so Marken KMP, JetTech, das Peach und so gefallen oder schwankt das? Kannst du da eine Empfehlung geben? Wenn nicht, dann belassen wir es dabei. Also ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung geben, was man nicht holt. Und das ist halt billige Asiatinte. Woran erkenne ich billige Ja, ist Asiatinte? halt Sie ist Tinte. billig und sie kommt aus Asien, aber woran Ja, sehe ich das? Ich meine. gut, die andere kommt auch aus. Nee, aber Universaltinte gibt es zum Beispiel. Die soll für jeden Drucker funktionieren. Deswegen nennt man sie ja Universaltinte. Aber es ist halt leider so, sie ist halt nicht auf jeden abgestimmt und dementsprechend halt kann sie mal gut, mal schlecht sein. Ich würde halt davon abraten. Das sagtest du ja schon, dass Universaltinte ist eigentlich was, was es so gar nicht geben kann, weil die Tinten speziell für die einzelnen Drucker hergestellt werden. Also die Ergebnisse mit Universaltinte sind dann wahrscheinlich auch eher Die so sind eher, die sind Glückssache. schlechter, ne, Sind sind schlechter, ja. normalerweise schlechter. Und halt, Tinte kostet nun mal Geld. Auch Nachfülltinte kostet schon ein bisschen. Man muss da schon ein bisschen Geld ausgeben. Es, ne, wie jeder weiß, wenn ich mir den allerbilligsten Kram kaufe, kriege ich leider auch nur den allerbilligsten Kram. Wie sehen es generell aus? Sag mal, so eine Hausnummer, so eine Literflasche schwarz kostet 50, 100, 150, 1000. Nö, ich würde mal sagen, eine ordentliche Literflasche schwarz. 30, 40 Euro, würde ich jetzt mal so sagen. Also so Eine viel wie in gute so einer von der 5 mm ordentlichen. Patrone, was die halt auch kostet. Ja, na eben, genau. Doch, also würde ich schon ausgeben. Gibt es da Ne? eine Marke, wo man sagen würde, ja, das ist der Mercedes so unter den Tinten, wo jeder gleich sagt, naja, macht Ja. keiner, weil es teuer ist, aber wenn du was richtig gutes machen willst, dann nimm XYZ oder gibt's das nicht? Nee. Würde ich glaube ich so nicht sagen. Aber es gibt Also also welche, du redest von diesen Asia, also von ganz ja, billigen also Sachen ab. diese ganz billigen Sachen, die man halt irgendwo bei eBay bekommt, was weiß ich, hier 50 Flaschen, zack, zack, kosten 2,50, nimm jetzt, stirb nie wieder oder so, keine Ahnung. Also, Der nee. Sofortkauf, ja, das ist. Es ist, man muss ja. Es bringt einfach nichts. Die Tinte, die Tinte ist halt diese Lebensdauer. Man macht sich den Drucker schneller kaputt, als man halt denkt, mit so billigem Das ist Zeug. wahrscheinlich auch schwierig wegen der, Und weil ich kann es ja nicht erkennen, weil ich glaube, Tinte ist ein Produkt, was ich auch, wenn eine Marke in Misskredit fällt, dann habe ich so eine Flasche Tinte auch mal schnell umgefüllt und neues Etikett drauf. Also ich denke mal, da werden sich diese ganzen Asia-Sachen dann, wenn du sagst, das ist alles nicht so toll, dann werden die sich wahrscheinlich alle nichts nehmen, weil das alles aus der gleichen Ecke kommt. ja, würde ich mal so sagen. Naja, es ist, man kann halt von den größeren Firmen, wenn die etwas anbieten, normalerweise auch nehmen. Also nehmen wir da, es gibt jetzt, ja, nehmen wir JetTech, aber ich glaube, JetTech hat sich jetzt zurückgezogen. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich glaube, die verkaufen keine Nachfülltinten mehr. Die Aber sind jetzt irgendwie auf, das war doch einer der größeren, oder? Dr. Inkjet, glaube ich, nennt sich das jetzt. Die sind aber, die machen an sich ganz gut Tinte. Dann gut, KMP, Inktec gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, doch, Inktec ist da irgendwie eingestiegen. Und ja, von Ninestar oder wenn Peach sowas anbietet, kann man auch. Es ist halt die größeren Firmen, die man doch, wo man doch ein bisschen so den Namen her kennt. Na, ist halt, ja, wie eine Waschmaschine halt. Ich kaufe mir Bosch oder ich kaufe mir AEG oder so. Ich kaufe mir halt Oder ich keine kaufe mir Grönland. China, ja, Ja, China Flower Power Happiness und die funktioniert dann auch ich entsprechend. meine, die werden, ne, die Chinesen holen ja auch immer weiter auf, aber im Moment ist es halt einfach so, ich würde halt eher bei denen bleiben. Gut, dann spart man halt nur die Hälfte, aber es ist immerhin die Hälfte. Und na, das bringt einem im Endeffekt auch noch was. Weil du jetzt gerade die Ersparnis ansprichst, wir haben es auch, und da finde ich auch sehr gut, so vermieden, so über die ganzen Preise und so zu reden, weil das sind einfach immer so Werte, die in den Raum geworfen werden, die merkt sich sowieso keiner, wenn er das Ding jetzt hier irgendwie in der Badewanne hört. Aber mach doch einmal exemplarisch so eine Rechnung, was spare ich jetzt, wenn ich das Zeug nachfülle. Jetzt mal alles außen vor gelassen, was da vielleicht noch mit zusammenhängt, dass mein Drucker eventuell eher kaputt geht oder dass ich am Anfang vielleicht 3 Versuche brauche und 2-mal die Spritze abbreche oder so. Also wenn ich jetzt einfach mal sage, ja. Originalpatrone selbst nachgefüllt und diese vom Dritthersteller, wie macht ja, das mal an einem dir bekannten Typ einfach mal fest? Ich meine, da kann ja jeder selber nachrechnen an sich. Also es ist bis zu 80%, 70-80% ist drin. Und man sieht es ja allein an den Tintenmengen. Also wenn ich jetzt 1 Liter Tinte für, sagen wir mal, 30 Euro bekomme und ich habe jetzt eine Patrone, wo 5 Milliliter reingeht, die fülle ich ja bis zum Ultimo. Und wenn das jetzt wirklich bis dahin gehen würde, wenn ich das jetzt mal rechne, ich bezahle halt für die Originale vielleicht um die 18 Euro, ne, machen wir 20 Euro draus, da kann jeder selber rechnen, was er da spart. Das ist ja fast ein Haus. Nein, ein Haus wäre schön. Ein Haus wäre schön, aber ich glaube, es ist also auf jeden Fall. Nein, es ist auf jeden Fall sehr viel, was man halt da sparen kann. Und angesichts der Arbeit, die man sich macht, ist es auch vertretbar. Also es gibt da viele, die halt sagen, ne, da bist du ja dann auch so einer, ich will mir die Arbeit gar nicht machen. Es gibt dafür Leute, die das machen. Dafür bin ich dann wieder da. Ich kaufe mir lieber fertig, habe keinen Ärger und setze ein und gut ist. Na, ich unterscheide da bei mir ganz deutlich zwischen Sachen, die ich wirklich brauche und Sachen, die so Spaß sind. Also für mich ist zum Beispiel in meiner Küche habe ich mir dann einen kleinen Drucker hingebaut, diesen Laserdrucker, wo du mir halt diesen refurbished Kartusche, auf die Lasergeschichte kommen wir auch gleich nochmal, aber die hast du mir halt gegeben und da sage ich mal, das ist Spaß. Wenn ich da drucke, ist das nicht eilig und wenn das Ding irgendwie ein Blatt frisst oder abbrennt oder einen kleinen Streifen in der Mitte macht, da drucke ich Sachen, die ich gelesen, gelacht, gelöscht, die haue ich am Abend in die Tonne. Die lege ich mir auf die Toilette, lese die durch und wenn ich die fertig habe, kommen die ins Altpapier. Aber wenn ich jetzt so in der Firma bin und ich sage, ich druck und plötzlich sind da irgendwelche Streifen oder Schlieren drauf oder so, das ist einfach, da würde ich es dann auch nicht machen. Und eben da muss man dann, da würde ich dann auf die fertigen Produkte halt zurückgreifen, die es gibt. Klar, die können auch Fehler haben, aber das Original kann das genauso. Ja, gut, es sind halt nach Bauten oder halt nachgefüllte Sachen, wo die Fehlerquote doch höher liegen kann, aber mittlerweile, das ist ja nicht mehr wie früher irgendwie, wo jeder Hempel da das mal gemacht hat. Genauso wie vor ein paar Jahren oder 10 Jahren oder so, da sind ja diese ganzen Nachfüllsachen, da haben wir mal richtig groß geworden. Da gab es in der Stadt auf jeden Fall in jeder Ecke so einen. Es gibt gefühlt auch noch fast in jeder Ecke einen. Sie werden jetzt so ein bisschen durch die Novolino Spielcenter verdrängt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also das ist ja, hier stimmt. In Hamburg gibt es eine, die kommen jetzt auch noch. Für die Hörer, die nicht aus Hamburg sind, das ist ja ein Effekt zu beobachten, dass eigentlich an fast jeder Häuserecke, wie man sieht hier, diese Spielhöllen aufmachen, wo ich mich auch immer frage, so was macht man denn da jetzt? Also das ist so ein Automaten-Casino, nennen die das. Ja, und die man Dinger, wirft halt seinen Coin ein. Wirft seinen Coin und ein. Und hat Riesenspaß bei einer Scheibe, die sich dreht. Und die Dinger zusammen mit Nagelstudios machen so ein bisschen mittlerweile das Stadtbild in deutschen Großstädten aus, habe ich so den Eindruck. Also ich sehe eigentlich an jeder U-Bahn-Station, wo ich ausstehe, mindestens ein so Novolino-Spielcenter und ein Nagelstudio mit, keine Ahnung, was die da machen, mit Fußpflege und so ein ganzes. So ähnlich war es wohl, glaube ich, früher, wo es halt mit dieser Nachfüllsache aufkam. Dass halt jeder gesehen hat, Mann, da ist ja viel Kohle zu machen. Das geht einfach, ich brauche nicht viel, ich kaufe mir so eben diese Billet-Tinte und zack, fang einfach mal an. Mittlerweile hat sich das halt, sind da halt auch, naja, hat sich halt rauskristallisiert, Ja, man braucht die, Know-how dafür. Also man, wie du man das muss, erzählst, ja, das ist doch, nicht. Ein bisschen, also man sollte schon ein bisschen wissen drüber, aber es hat sich halt zurückgebildet. Also die Besseren haben sich in dem Sinne dann doch durchgesetzt sozusagen. Da gibt es aber dann auch noch einen Blog von einem Lieferanten von mir, den ich halt auch an sich lese, also gerne lese. Fügen wir gerne so in die Notes ein. Wer das jetzt hört, der kann den Link schon in den Kommentaren sehen. Ja, eben. Gebe ich dann nachher mal weiter. Der hat auch mal sowas darüber halt geschrieben. Hat halt vor ein paar Jahren war dann jeder Ecke eine so ähnlich. Und hat sich halt rausgestellt, dass er doch nicht so toll ist. Ne? Also dass sich halt doch ein bisschen Service und so weiter durchsetzt und dass man doch ein bisschen Ahnung mit reinbringen muss und nicht einfach mal so, ach ja, ich bin mal der Tintenheini und setze da mal einfach irgendwo Tinte rein, das wird schon klappen. Das klappt nicht. Nein, also das haben wir auch schon gesehen, dass das nicht funktioniert. Ich habe das schon mal in einem anderen Laden mal ganz früher machen lassen. Das war ein einmaliger Versuch und da war es aber auch so, dass ich diese... Die haben dem Geschäft auch sehr geschadet. Ich weiß das nicht, aber es ist auf jeden Fall, habe ich damals diesen Druckkopf tauschen können. Also ich hatte ja diesen Drucker, wo halt zwei Patronen drin waren und der Druckkopf und das hat dann nicht so richtig funktioniert. Das hat dann irgendwie ein paar Tage gedruckt, dann aber nicht mehr. Dann habe ich wieder eine Originale reingesetzt, das hat aber auch nicht geholfen. Ich hatte dann immer bei Rot oder so, immer Streifen drin und das war für eine ganz lange Zeit auch das Ende für mich so im Nachfüllbereich. Gut, mehr was, oder weniger. Was haben wir noch hier? Ich gehe jetzt mal meine Liste durch. Also wir sind ja schon ziemlich ziemlich. Wir sind viel. Schon lange dabei, ne? Wir sind schon lange dabei. Also ja, ich muss echt mal. Nase drückt. Danke, das war jetzt die Info, die wir brauchten. Also ich muss auch mal sagen, dafür, dass wir es zum ersten Mal machen, ist es wirklich, also ich habe so den Eindruck, es ist bis jetzt alles ganz flüssig gewesen. Einmal werden wir wahrscheinlich was rausgeschnitten haben. Da habe ich ja zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste und zwar ist das, da steht hier wortwörtlich, wie sieht es im Tonerbereich aus? Es gibt ja jetzt, wie die meisten sicher wissen, nicht nur Tinte, sondern auch Laserdrucker, die haben auch Verbrauchsmaterialien, die haben noch sehr viel mehr. Da ist es einmal halt wirklich der Toner, das ist dieses farbige Pulver und dann gibt es noch, also ich weiß nicht, was das alles gibt, Belichter, Ölrollen, Farbtransferbänder, Heizstäbe, also so ein Farblaserdrucker, ganz besonders die farbigen, der kann einen richtig Geld kosten. Also da gibt es Tonnen von Sachen, die dann nach 10.000, nach 5.000, nach 15.000 Seiten einfach kaputt gehen oder wo der Drucker zumindest sagt, tauscht das mal bitte aus. Wie ist das in dem Bereich mit Refill? Da gibt es halt auch verschiedene Arten. Da gibt es auch Toner halt, wo direkt die Belichtungseinheit am Toner dran ist und dann gibt es halt Toner, wo einfach nur Ja, also wirklich nur der Toner. Also das ist diese Kartusche, die man von HP genau. kennt, wo man praktisch den halben Drucker wegschmeißt. Da sind Rollen drin, da ist so ein grünes Ding drin, Drucker, da, ist ja. da ist der Toner selbst drin. Also es gibt da verschiedene Bauformen. Also auf jeden Fall gibt es da halt Toner, wo einfach nur das Pulver drin ist, den man halt so tauscht und die Belichtungseinheit ist dann auch wieder im Gerät integriert. Und da ist dann auch wieder so der Unterschied, da gibt es halt Refill-Toner, ne? Also Nachfülltoner, wo dann einfach der Behälter nachgefüllt wird und den setzt man halt wieder ein. Und bei den Tonern, wo halt diese Belichtungseinheit drin ist, die gibt es auch als Nachfüll, was ich aber nicht empfehlen kann, weil die Belichtungseinheit halt auch ein Verbrauchsteil ist. Also es ist halt... kann halt auch kaputt gehen und dann bringt einem der ganze Toner nichts. Die gibt es dann auch als Rebuild oder Remanufactured, dass man einfach Verbrauchsteile, Verschleißteile austauscht, damit halt der Toner so gut wie neu ist. Ich denke, das kann man machen in dem Bereich, wo es einfach darum geht, mal schnell eine ganze Menge Ausdrucke rauszurotzen und jetzt das einzelne Bild da, wo es nicht drauf ankommt. Also so ein Rechnungsdrucker, der irgendwo oder so ein Teil, was im Lager steht, wo dann einer den Zettel nimmt, ins Regal rennt, das in die Packung legt und so einen Lieferschein damit ausdruckt. Ich denke, da ist das auch durchaus im Gebrauch und da setzen es auch viele Kunden von uns ein. Da kommen wir dann immer so komische China-Hersteller entgegen. Ja. Also es ist auf jeden Fall im Toner auch ein Markt. Da gibt es auch einen Nachfüllmarkt, ja. Aber es ist nicht so dein Hauptbusiness. Also wie ist der Prozentsatz zwischen Toner Und Tinte bei dir? Naja, mittlerweile wächst das schon ein bisschen, im Gegensatz zu früher halt. Aber da würde ich schon sagen, das liegt dann irgendwo bei 15% vielleicht von dem, was ich halt da mache. Weil ich, kommt dann natürlich auch wieder auf den Kundenstamm an, ne? Also bei mir ist es halt eher so der kleine Verbraucher, der da ist. Da ist halt weniger, da sind halt weniger Büros oder so, die halt wirklich mal einen Toner benötigen, ne? Lass uns doch zum Ende dieses Casts hier nochmal in die Zukunft schauen. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich wollte damit einen besonders schlauen Einstiegssatz dich irgendwie nach vorne bringen, aber es ist völlig verpufft. Deshalb formuliere ich jetzt die Frage nochmal anders. Wie siehst du die Zukunft? Weil ich habe gehört, es gibt einen Drucker von HP oder es gibt mehrere, die so als Business-Geräte vermarkten, wo sie sagen, wir übertreiben das jetzt mit diesem Login, also mit diesem billiges Gerät, teures Verbrauchsmaterial. Wir übertreiben das nicht mehr ganz so arg. Die wollen das halt auch erschwinglich machen und werben auch damit. Und was würde jetzt passieren, wenn andere Hersteller diesem Modell folgen? Also hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, was du dann machst, oder willst du darüber gar keine Gedanken verschwenden? Weil es ist ja ein Markt, der ist ja, Achtung, Halbwissen, der ist ja künstlich generiert. Weil wenn man das nachfüllen könnte und die Hersteller sagen, es ist aus Umweltgründen oder es ist einfach sinnvoll, dann würden sie es so machen wie mit Shampooflaschen, dann würden sie Nachfüllpacks anbieten, aber das machen sie nicht. Also dieser ganze Nachfüllmarkt besteht nur, weil damit die Hersteller praktisch ausgetrickst werden. Und wenn die sich umentscheiden und sagen, okay, haben wir lange genug gemacht, ab jetzt kosten die Drucker 50 € mehr. Und wir machen die Patronen halt zu einem vernünftigen Preis verfügbar, dann könnte es doch ganz schnell auch vorbei sein. Ja, sicher, aber da muss man sich dann immer im Klaren sein, ne? Wenn man auf dem Markt rumhantiert, man muss sich da immer ein bisschen nach links und rechts umgucken. Also wer sich da auf so ein, ja, wer sich so monotonmäßig auf nur eine Sache spezialisiert, naja, der geht halt normalerweise schnell Also du unter, hast ne? schon im Blick, dass das auch noch, dass das bald mal, oder nicht bald, aber du hast im Blick, dass das eventuell nicht für die Ewigkeit ist. Nee, also für die Ewigkeit ist es meines Erachtens nicht Merkst du im Moment besonders, weil. schon, dass irgendwie was weniger wird? Hast du von dieser HP-Geschichte gehört mit diesem? Nee, da habe ich bis jetzt noch nichts von gehört. Aber selbst wenn, wie gesagt, wird es normalerweise immer noch Leute brauchen wie uns, die halt ein bisschen mehr Ahnung haben, weil halt trotz alledem die Patronen ja immer noch Fehler oder Probleme machen können, wo der Kunde halt da steht. Und auch wenn die Patronen etwas günstiger sind, wo er halt trotzdem keine Lust hat, Geld auszugeben für etwas, das eigentlich noch weiter hätte funktionieren müssen. Ja, und da kann er ja mit wenig Aufwand so in jeden Refill-Laden, Nachfüllladen reingehen und da eine Hilfe bekommen, wo man, na, wie gesagt, die Patrone ist eingetrocknet, was muss ich machen? Wenn ich da nicht selber Hand anlegen will, dann bringe ich das in den Nachfüllladen fertig ab. Aber Ja, gut, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, aber das war halt sowas, was mir da noch zu eingefallen war. Und ich denke, dann haben wir das ganze Thema auch sehr abschließend und mit einer sehr großen Menge an Halbwissen behandelt. sehr viel Ich Halbwissen, habe ja. von meiner Liste jetzt alles da. Die chronologische Abwicklung der ganzen Druckertechnik haben wir jetzt hier mal außen vor gelassen, weil wir sind schon, ich weiß jetzt nicht, was wir davon noch schneiden, aber wir sind schon fast an den 2 Stunden dran, denke ich mal. Und das ist für so ein Thema auch ausreichend. Hast du noch irgendwas, was du über den aus dem Bereich sagen, was eine lustige Anekdote, so der schlimmste Kunde, also mal davon abgesehen, Patricks Laden kann man in dem Fall empfehlen, weil er ist wirklich zu jedem Kunden nett. Also ich hätte schon lange die Geduld verloren bei vielen. Also das muss man auch wirklich mal gut, so du hast ja auch mal viele, sagen. viele mitbekommen, ja. Nee, eine lustige Anekdote. Ah ja, eben. Also da ging es halt um eine Patrone, die halt eingetrocknet war. Und ich habe halt den Kunden gesagt, du kannst die halt in heißes Wasser reinlegen, aber ich weiß hundertprozentig, dass ich gesagt habe, es soll kein Kochen sein. Und er meinte, ja, meinte dann noch, ja, kann ich das nicht irgendwie im Topf warm machen? Und ich meine so, ja, wenn es nicht kocht, können Sie das gerne machen. Aber passen, ich würde halt einfach heißes Wasser aus dem ne, aus dem Hahn nehmen, das reicht. Naja, und dann kam er 2 Tage später halt an und meinte, ist die hier kaputt? Und ich da guck hat er mir die sie an. Gekocht. Der, er hatte sie echt gekocht und meinte, ja, ich war halt, ich hab die halt da rein und hab halt vergessen, irgendwie, naja, den Herd abzustellen. Und er hat halt die komplette, unten der Boden war halt einfach, ja, wie soll man sagen, der war weggeschmolzen. Und natürlich der Druckkopf und so weiter war auch komplett irgendwie weg. Wo ich mir auch denke, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe doch gesagt, heißes Wasser aus dem Hahn, aber doch nicht in einem Topf. Aber naja, gut. Es sind halt Erfahrungswerte. Er wird es danach nicht wieder machen. Er wird den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Nee. Ja gut, und nee, den wird er nicht nochmal machen. Aber eine habe ich noch, die mir noch ganz gut gefallen ist. Weil wo es halt darum geht, nicht zu scharfes Zeug zu nehmen. Da hatte nämlich auch einer halt wirklich sehr scharfes Zeug genommen. Irgend so ein Alkohol... Gemisch, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und kam halt auch mit einer tropfenden Patrone an und ich dachte, das wäre irgendwie Wasser, aber es war der Plastik drumherum. Und einfach, okay. Ja. Da kommt dir der Weichmacher entgegengelaufen, ja, und kann auf einfache Fragen schon antworten. Dann war es zu viel. So ungefähr, ich habe mir echt die, ja, wir haben sehr viel gelacht, ja. Also muss dazu sagen, ich habe einmal gelacht bei dir, wo ich weiß nicht, ob ich dabei war oder ob du mir das erzählt hast, aber da war auf jeden Fall einer, der hatte irgendwie Schwierigkeiten und du hattest ihm auch, glaube ich, schon gesagt, dass die Kartusche, die er da nachfüllen will, eigentlich schon nicht mehr nachfüllbar ist. Er hat es dann aber, er hat dich dann so lange bekniet, bis du es doch gemacht hast und dann kam er irgendwie wieder und nachdem du gesagt hast, nee, das ist einfach, geht einfach nicht, weil es zu alt ist, da meinte er irgendwie, ob du nicht irgendwie noch 3 Milliliter raussaugen kannst und ihm den Euro wiedergeben kannst. Also das fand ich dann schon nicht so nett, aber gut, dazu solche Leute gibt es halt auch. Ja gut, das sind dann die Supersparfüchse. Da muss man dann natürlich freundlich bleiben, aber bestimmt. Freundlich bleiben und bestimmt. Und ich denke, damit haben wir es auch. Ja, ich denke mal, wir haben es ganz gut hingekriegt und für unseren ersten Versuch, ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht an den Hörgeräten. Es war jetzt nicht ganz so langweilig über Kommentare, wenn das Ding denn jetzt veröffentlicht wird. Also mit der Webseite, es kommt ja alles noch, da muss ich mir auch mal Gedanken machen, über Kommentare, Anregungen zur Soundqualität, zu uns, zu den Themen. Gerne, bitte ausreichend und dann, ja, schreibt uns das. Wir fangen damit an. In den nächsten Themen, also die ich schon geplant habe, wird es einmal gehen um Autotechnik. Da berichtet der Nadim über, ja, was das Auto mittlerweile macht, warum da Computer drin sind, wie sich das verändert hat. Und er kann da, glaube ich, auch eine ganze Menge drüber erzählen. Und dann haben wir auch noch den Stefan, das ist der Grafiker, der Designer-Gott, der für auch für hier für Patrick, für seinen Laden auch Sachen gemacht hat und der kann in 5 Minuten, aber der kann auch eine ganze Menge über Grafik erzählen, über die Arbeit in Agenturen und er hat in Italien viel gemacht. Also auch wird eine ganz interessante Sache und ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und ja, ich denke, das war's hier vom Halbwissen-Cast 001 und ich danke, dass Patrick hier seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat und dass er mich hat aufbauen lassen und die ersten technischen Tests über sich hat er gehen lassen und ja, ich denke, das wird nicht der letzte Cast sein und ja. Da war genug Halbwissen drin, ne? Da war genug drin. Gut, dann denke ich, haben wir's und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Patrick.